Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Hi, hallo im dicken Engel. Heute am 31. Juli kam hier die Anja, Weltkater, und den Peter, K. Peter. Und wir wollen heute reden über die QueerCon, über die HäkelCon, die beide parallel in Dresden in 14 Tagen stattfinden. Und danach haben wir uns vorgenommen, noch ein bisschen über verschiedene Fragen zum Thema Queer zu reden. Vielleicht mögt ihr beide uns erstmal ein bisschen erzählen, was ist denn eigentlich so eine QueerCon, so eine HäkelCon, wie kommt es zu diesen Namen, was habt ihr da vor? Und dann können wir ja vielleicht so ein bisschen in die Diskussion abtauchen. Und vielleicht stellt ihr euch ganz, ganz kurz vor, weil unter Anja und Peter könnte doch der eine oder andere jetzt an den Geräten draußen sich nichts vorstellen können. Okay, fange ich gerne an. Anja Weltkater oder auch Weltkater 4 auf Twitter. Ich bin aus dem Rhein-Sieg-Kreis, da in Kommunalpolitik tätig. Bin Mitglied des AK Tierschutz NRW, den ich eigentlich gegründet habe damals, und auch Mitglied der AG Queraten. Rhein-Sieg-Kreis ist im Süden NRWs zwischen Köln und Bonn, für die Leute, die es nicht wissen sollten. Das war's schon. Peter. Okay, ich bin jetzt wieder da. Ich bin eben gerade kurzfristig rausgeflogen, habe darum nichts mitgekriegt, aber ich gehe mal davon aus, ich soll mich jetzt vorstellen. Also mein Name ist Peter, auf Twitter und im Internet allgemein KPTL. Ich komme aus Bielefeld, lebe in Karlsruhe und in Gärtringen und also in Baden-Württemberg. Und bin politischer Geschäftsführer der Piratenpartei Baden-Württemberg, wenn ich nicht gerade ganz normaler Basispirat bin. Super, danke. So, jetzt haben wir ja gesagt, ihr wollt euch die Rollen teilen für die QueerCon und für die HäkelCon. Wer mag anfangen? Das kann ich gerne tun. Für die QueerCon, alles rund um das Thema Queerpolitik. Wir haben ja in der Piratenpartei sehr weitgehende Ansätze zum Thema Queerpolitik, eigentlich weitergehend als jede andere Partei das tut, und wollen alles mal hinterfragen, ob wir wirklich das alles brauchen bezüglich sexueller Neigung bzw. Orientierung, Identität und auch Geschlechterrollen, ob wir uns darüber definieren müssen oder ob es auch andere Wege gibt. Das wollen wir eigentlich aufzeichnen, wie man da neue Zusammenlebensformen irgendwie erarbeiten könnte. Auch für Rentenpolitik, für Familienpolitik, für Bildung. Es soll zum Beispiel in der Schule schon frühzeitig so einen Unterricht geben, wo das alles eingebunden wird. Ja, und wir haben verschiedene Slots, verschiedene Menschen, die etwas vortragen werden. Das wird sehr weitreichend sein. Es sind sehr viele Referierende, insgesamt 50 auf beiden Cons. Es wird was zum Thema CSD geben, warum es den CSD überhaupt gibt. Da wirst du mich wahrscheinlich später noch was fragen, Monopol, denke ich mal, dass du da noch nachhaken wirst. Es wird Slots geben zum Thema Dekonstruktion des Männerbildes, warum es dieses Männerbild gibt oder wie es neu sich definieren könnte. Es wird Vorträge zu Transsexualität geben, zu Intersexualität. Und noch vieles, vieles mehr. Ich habe jetzt nicht alle vor Augen, dass ich die so runterbeten könnte. Kein Problem. War das jetzt die QueerCon oder die HäkelCon? Das war die QueerCon. Alles rund um das Thema Queerpolitik. Dazu muss man sagen, dass Queer zum Beispiel ein Wort ist, was aus dem Englischen stammt und eigentlich alles jenseits der Norm damals, als es in den Sprachgebrauch kam, betrachtet. Und wurde dann auch als Substantiv, zum Beispiel als Falschgeld, definiert. Und das war ein Schimpfwort für Homosexuelle lange Zeit. Und es ist aber dann neu umbenannt worden ins Positive, sogenannte Trotzwörter oder auch Geusenwörter heißen die. Geusen kommt aus dem Niederländischen. Und ist dann eigentlich zu dieser Bewegung alles, was Transsexualität, es geht auch um Bisexualität, Polyamie, es geht um Fetischismus, also BDSM, Intersexualität, Transsexualität, alles, was damit zusammenhängt. Diese ganze Gruppe umfasst das eigentlich. Ja. Super, das war also die QueerCon und jetzt, glaube ich, möchte der Florange was zur HäkelCon sagen. Da musst du uns aber auch irgendwie verraten, wie es zu diesem Namen kommt, ne? Weil es geht, glaube ich, nicht um eine Strickmesse. Genau, also es geht bei der HäkelCon, der Name ist entstanden letzten Herbst. Eigentlich erstmal primär als Idee, wir wollten eine Gruppe gründen und was gegen Diskriminierung machen. Diskriminierung generell. Da haben wir gedacht, wir gründen eine Gruppe und haben einen Namen gesucht. Und damals war dieses Häkelschwein on Vogue. Und analog an den Kegelclub haben wir uns dann Häkelclub genannt, aber es hat noch ein, also es war quasi der Anstoß, aber warum sich der Name dann auch durchgesetzt hat, war mehr der Hintergrund, dass wir gesagt haben, uns geht es eigentlich um die Verhäkelung aller Menschen, das heißt um das Zusammenbringen, um die Vernetzung der Menschen miteinander. Und daher kommt quasi dieses Häkeln, also dieses Verhäkeln der Leute miteinander, alle Menschen zusammenzubringen. Das heißt also, die HäkelCon ist die Inklusionsveranstaltung. Genau, also es ist ein bisschen, so HäkelCon und QueerCon sind ja quasi zwei Veranstaltungen in einer. Das ist dann so entstanden, dass wir gesagt haben, wir wollen eine umfassende Con machen. Inklusion ist so ein Überbegriff, den man nutzen kann. Und haben dann alle möglichen AGs angesprochen, die zu den verschiedenen Themen arbeiten. Migration, Barrierefreiheit und eben auch die Queraten. Und da haben die aber gesagt, wir wollen auch eine eigene Con machen. Und da haben wir gesagt, fassen wir es halt zusammen. Dann hat man die Synergieeffekte. Genau, und das setze ich mal ein, weil das hat halt auch was mit der Geschichte der QueerCon zu tun, zeitgleich. Aber unabhängig voneinander haben die Queeraten halt drüber nachgedacht, wie man das, was wir als Politikansätze vertreten, wo viele von uns schon seit Jahren dran arbeiten, auch vieles im Wahlprogramm, im Grundsatzprogramm, im Bereich Familienpolitik mitgestaltet haben, wie man das nochmal breit diskutiert und auch nicht nur für uns, sondern auch für andere Menschen, die nicht Teil unserer Piratengruppe sind, aber innerhalb der Piratenpartei an diesem Thema interessiert sind, halt an Diskussionen beteiligen und in Diskussionen einbeziehen. Und dann kamen plötzlich die super netten Leute vom HäkelClub, haben gesagt, ey, wir machen da was. Und dann haben wir gesagt, das ist cool, da machen wir mit. Und dadurch ist dann diese schon sehr witzige Form einer Doppelcon entstanden, wo wir jetzt seit Februar, Anfang März gemeinsam dabei sind, diese beiden Cons unter einem Dach zu planen und vorzubereiten. Unter einem Dach? Könnt ihr da was zu erzählen? Wie muss ich mir jetzt diese Veranstaltung vorstellen? Wo ist die? Wie ist die? Wie wenn ich so zum Parteitag komme, dann weiß ich gern irgendwie vorher, was erwartet mich. Bist du Peter? Ich fange mal an und dann ergänzt du einfach und verbesserst mich. Also das Ganze wird, anders als beim Parteitag, ablaufen. Wir haben die ganze Dresdner Neustadt de facto für uns gepachtet, kann man so sagen. Wir werden an sechs verschiedenen Orten in sechs verschiedenen Räumen bunte Veranstaltungen machen. Das heißt, wir sind nicht nur wie bei einem Parteitag in einer einzigen Messehalle untergebracht oder wie bei einer Marina in einer Jugendherberge, sondern wir haben fußläufig zu erreichen, für jeden ganz bequem, das K13 oder auch mal RGS in Dresden in Beschlag genommen, das K52, da ist die Kinderbetreuung drin, das Stadtteilhaus. Da haben wir insgesamt drei Räume untergebracht. Da läuft der Strang Queerpolitik und Familienpolitik. Dann das NARA mit und das Blondes. Das heißt, alle Räumlichkeiten sind bunt über die Dresdner Neustadt verteilt, aber so nah, dass jeder sie in kürzester Zeit zu Fuß erreichen kann. Und dort werden die einzelnen Veranstaltungen stattfinden. Das erst einmal zu den Räumlichkeiten. Genau, also es ist quasi so ein Piratencampus, alles in kurzer Laufnähe und es ist halt dort in der Dresdner Neustadt, wo wir als Dresdner Piraten und Neustadtpiraten generell unsere Treffen immer haben. Also in Nara und Blondes sind halt die Treffen jeden Mittwochabend, die in der Kneipe und im Stadtteilhaus waren schon oft Parteitage, nebenan die Geschäftsstelle haben wir unsere regulären Treffen. Das ist alles eine eingespielte, sage ich mal, Gegend. Muss man sich anmelden oder einfach vorbeikommen? Anmelden wäre schöner wegen der Planung. Es gibt eine Webseite. Wir sind ja Piraten, wir haben für alles super tolle Webseiten. Da poste ich jetzt gerade mal den Link. Da kann man sich eintragen, aber natürlich kann jeder jederzeit vorbeikommen. Man muss auch nicht das ganze Wochenende bleiben. Wenn man Bock auf eine Veranstaltung hat, kommt man halt zu einer Veranstaltung. Es ist bunt gemischt. Das Einzige, was allen Veranstaltungen gleich ist, ist ein Zeitrahmen, den wir gemacht haben, um halt beide Cons zeitlich so zu synchronisieren, dass man zwischen jeder Veranstaltung, zum Beispiel vom Stadtteilhaus ins Nara kommen kann, um dort an einer Veranstaltung teilzunehmen, oder vom Blond ins Stadtteilhaus oder innerhalb des Stadtteilhauses zwischen den drei Räumlichkeiten, in denen wir Veranstaltungen machen, wechseln kann, dass man zwischendurch zur Kinderbetreuung gehen kann oder beim Gecko Squad was essen kann. Genau, das habe ich nämlich eben noch vergessen. Fürs leibliche Wohl gibt's ganz, ganz viele kommerzielle natürlich Angebote in der Dresdner Neustadt, die, das habe ich mir in der Zwischenzeit mal angeschaut, super bunt und super toll ist, mit sehr, sehr viel Ausgehmöglichkeiten und anderen Dingen. Aber mir ist es uns gelungen, für uns auch das Gecko Squad zur kulinarischen Unterstützung zu gewinnen und, was ich super toll finde, was ich auch extrem wichtig finde, weil es ja ein Inklusionskongress ist, ist es uns gelungen, die Kiba aus Berlin, aus Brandenburg für die Kinderbetreuung zu gewinnen. Da werden das ganze Wochenende werden die Kids einen eigenen Raum haben, eigene Räumlichkeiten haben, neben einem Wald und einem Spielplatz, sind da sicher untergebracht, sodass die Eltern, auch wenn sie Sehnsucht nach ihren Kindern haben, natürlich jederzeit zu ihren Kindern kommen können, aber auch an den Veranstaltungen teilnehmen können. Ich glaube, das war es jetzt erst einmal zur Umfeldbeschreibung und jetzt sollten wir mal erzählen, was da überhaupt an inhaltlichen Sachen laufen bei der HackeCon. Jo, was soll ich machen? Hau rein! Gut, also bei der HackeCon ist es so, wir haben viele verschiedene Themenstränge, weil die Idee des HackeClubs, die Idee der Verhäkelung sozusagen, ist, dass alle Menschen sollen gleich, also diskriminierungsfrei teilhaben können, unabhängig von jeglichen vorbestimmten Merkmalen. Das bedeutet, alle vorbestimmten Merkmale, wie zum Beispiel Herkunft oder auch körperliche Beeinträchtigungen oder auch eben Geschlecht, sexuelle Orientierung, alles, was vorbestimmt ist, soll niemanden daran hindern, teilhaben zu können und so als Ideal auch in einer plattformneutralen Gesellschaft, wo jeder Zugang hat. Und da, das war eben diese Häkel-Idee, die wir gesagt haben, alle sollen, also es hat alles miteinander zu tun, ist der gleiche Mechanismus. Und deswegen haben wir verschiedene Themenstränge bei der HackeCon. Einmal Migration, Asyl und Migration, dann einmal Barrierefreiheit, einmal Antidiskriminierung generell, dann eben der ganze Queer- und Geschlechterpolitikbereich, der die QueerCon abdeckt, und dann zu guter Letzt auch noch Europapolitik, weil wir auch sagen, das ist eine Art von staatlicher Inklusion oder institutioneller Inklusion. Ja, und jetzt gibt es natürlich für jeden dieser Themenstränge der fünf ganz, ganz viele Referenten. Ich kann natürlich jetzt da mal einzeln rausgreifen. Zum Beispiel unsere Themenbeauftragten sind da überall vertreten. Seeräuber Jenny hält bei Migration einen Vortrag, Ulrike Pohl bei Barrierefreiheit, Ali Cologne über die QueerCon zum Thema Migration und Homosexualität. Oder zum Beispiel auch Mike Nolte ist der CSD-Beauftragter, der hält einen Vortrag über den CSD. Das ist ja ein super Programm und ganz tolle Referenten. Die Webseite sollten wir für den Podcast auch nochmal vorlesen. Das ist hackelclub.de. Also Häkel mit AE, Club, Piratentypisch mit K und dann Con, K-O-N. Und da steht dann alles verlinkt, was jetzt hier gesprochen wird. Da ist Programm, da ist, ich glaube, sind sogar Abstracts von den Vorträgen drauf. Und was passiert parallel dazu auf der QueerCon? Weltkarte kann das nochmal sagen und ich greife dann nochmal ein, wenn sie noch was irgendwie aus Nervosität oder sonst was vergessen hat. Danke. Auf der QueerCon wird einiges laufen zum Thema Familien-Geschlechterpolitik, Feminismus und Equalismus. Feminismus hat ja meistens so einen schlechten Beigeschmack, das wären nur Emanzen. Equalismus würde alles mit einschließen. Da wird es einen Vortrag zu geben. Wie gesagt, Mike Nolte macht was zum CSD. Warum gibt es überhaupt den CSD? Den gibt es, weil 1969 erstmals die Homosexuellen sich gegen polizeiliche Übergriffe in New York gewehrt haben. Und deswegen wurde der zum ersten Mal dort initiiert. Und daraufhin feiern die Leute halt CSD, um für Selbstbestimmung und ihre Rechte zu kämpfen, was nicht selbstverständlich ist. Denn wir haben mitbekommen, vor 4 Wochen in Russland wurde ein Gesetz erlassen, was jegliche homosexuelle Propaganda unter Strafe stellt, Geldstrafen bis zu 25.000 Euro oder auch Haft. Das geht natürlich gar nicht. Ganz viel schlimmer ist es in vielen Ländern von Afrika, wo Homosexualität oder jegliche andere sexuelle Orientierung mit dem Tode bestraft wird, wo die Leute gesteinigt werden und solche Sachen zum Beispiel. Dann gibt es noch Slots, wie gesagt, zum Männerbild, Dekonstruktion des Männerbildes, was in der Gesellschaft herrscht, was ja viel mit dem dominanten Mann zum Beispiel zu tun hat. Ob es da neue Auffassungen zu gibt, dann wird es einen sehr interessanten Slot, finde ich, Sexarbeit als Emanzipation der Frau zum Beispiel. Also nicht, es gibt natürlich auch die Schiene, wo Menschen dazu gezwungen werden, beziehungsweise Frauen dazu gezwungen werden. Ganz elendig im Moment in Deutschland, aber diese Dame geht davon aus, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie sie heißt, nennt sich auf Twitter, gute Frage, müsste ich jetzt nachschauen, die sagt, es ist die Frau, die sich befreit, dadurch Geld zu verdienen und andere Sachen, das ist auch wieder ein ganz, ganz anderer neuer Ansatz. Und jetzt lasse ich den Peter bitte nochmal reden. Genau, diese Sache mit der Prostitution läuft als Teil der HackeCon, hat aber natürlich, weil wir uns dafür auch interessieren, darum hat Weltenkart jetzt gerade erwähnt, das ist eine Gruppe, Kurtisan ist eine Gruppe, die in Frankfurt was zur Prostitutionspolitik macht und da halt sehr neue, sehr offene Ansätze vertritt, die auch unseren Menschenbild, aber auch unserer Programmatik in Bezug auf Prostitution entsprechen. Bei der QueerCon selber wird es noch einen Vortrag, 2 Vorträge geben zu Sensibilisierung in Schulen. Halt, da soll erklärt werden, wie nicht heteronormative Menschen sich in Schulen selbst behaupten können. Und dann wird es noch einen sehr provokanten Workshop von Donnerbeutel alias Cherubin, alias Roman geben, Akzeptanz, Toleranz am Arsch, wir wollen Inklusion statt Integration, wo er erklärt, warum Queerpolitik halt weg von dieser grünen, wir müssen uns in die heteronormative Gesellschaft als Minderheit integrieren, Politik weg will und eine Inklusion, eine Anerkennung unserer Lebensart, unserer Einzigartigkeit halt fordert. Es gibt dann sicherlich auch sehr provokanten Vortrag von einem Baden-Württemberger, das bin nicht ich, sondern von Martin Lange, der erzählt was dazu, warum er gegen die Homo-Ehe ist und halt warum unser Bild von Partnerschaften, das wir als Piratenpartei in unserer Programmatik uns aufgebaut haben, was auch mit unserem Menschenbild zusammenhängt, halt diese Sache mit der Homo-Ehe als solches eigentlich ablehnt. Wird sicherlich sehr spannend. Den Auftakt, das haben wir noch gar nicht erwähnt, den Auftakt der QueerCon als Ganzes bildet eine Podiumsdiskussion. Und zwar eine Podiumsdiskussion zum Thema Diesseits und Jenseits der Geschlechter und Bewegungsgrenzen. Da geht es darum, dass Queer-LGBTI-Feminismus diskutiert wird, und zwar gemeinsames und trennendes zur Klärung des Verhältnisses von Queer und anderen Bewegungen. Es gibt halt eine Queerbewegung, es gibt eine Schwulenbewegung, es gibt eine Lesbenbewegung, es gibt Feministinnen, alle haben deckungsgleich sehr häufig Ziele und arbeiten auch zusammen, aber es gibt auch Unterschiede. Und und wir wollen halt mal über dieses Gemeinsame, aber auch über die Unterschiede reden. Und dieses Podium ist, ich glaube, wenn man es sich anguckt, das ist mit 6 Leuten einerseits sehr groß, andererseits ist auch eine sehr, sehr breite Bandbreite, mit 7 Leuten sogar, eine sehr breite Bandbreite von Anschauungen, Positionen zu verschiedensten Bereichen innerhalb der genannten Themengebiete LGBTI, Queer und Feminismus halt innerhalb der Piratenpartei vertreten. Da ist Herr Rusche bei, also Herbert Rusche, Ali Utlu, also Ali Cologne, Lena Rohrbach, Arte Poverta, Christian Schwarz, Nainberry, Anke Domscheit-Berg, Laura Dornheim und Michael Melter. Moderiert wird das Ganze von Seerober Jenny, die sich auch schon sehr darauf freut und auch sehr intensiv darauf vorbereitet zurzeit. Und ja, eine Besonderheit ist auch, und dann höre ich mal auf, meinen Monolog zu beenden, dass wir sehr viele Workshops und auch Diskussionsbeiträge doppelt besetzt haben. So ist zum Beispiel der Schulebereich doppelt besetzt, einmal mit Sabine Martini und einmal mit Lena Schimmel, weil wir einfach nicht wollen, dass da eine Einheitsmeinung oder eine einzelne Meinung nur zum Tragen kommt, sondern dass halt unter Umständen divergierende, aber auch sich überschneidende Positionen dargestellt werden von verschiedenen Menschen. Ebenso ist das im Bereich Transsexualität. Da haben wir auch zwei Referentinnen. Das ist so im Bereich Poly. Da haben wir auch zwei, genau, da haben wir auch zwei Leute, die was dazu erzählen. Und das ist jetzt erst seit heute raus, weil Forschungstorte ausgefallen ist und der Ersatzreferent für sie leider nicht konnte, wird es einen zweiten, das ist halt sicherlich auch für die Piraten, passt zu Piraten, ist aber auch außergewöhnlich, wird es einen zweiten Vortrag zu CSD und Schwulen, Geschichte der Schwulenbewegung und selbstverwalteter Schwulenzentren geben. Das ist, da habe ich heute einen Referenten gefunden, der wird da was erzählen. Und das ist dann halt auch mal außergewöhnlich, dass es sowas gibt. Und jetzt bin ich mal still. Und was ich gerne noch hervorheben würde, ist das Referat von Twitter zu intersexuellen Menschen, die sehr vielen Zwängen unterliegen und nicht selbst frei entscheiden können und wo auch die Menschenrechte verletzt werden. Das ist sehr, sehr interessant. Dazu hatten wir auch schon mal eine ganze Piratensitzung. Und da habe ich auch sehr viel Neues erfahren, was ich bis dato gar nicht wusste. Und der Michael Melter, der wird noch einen Vortrag halten zu Queer-Menschen in gesellschaftlichen, politischen Zwängen zwischen Selbstbehauptung, Religion und Familie. Da grätsche ich jetzt mal rein, weil ihr habt jetzt, ich habe auch parallel dazu das Programm natürlich gelesen, unter häkelclub.de/KONCon. Da stehen jetzt ganz viele Vorträge drin. Da drängen sich mir zwei Fragen auf. Die erste ist, es ist eine vortragsorientierte Veranstaltung mit vielen Podien, vielen Vorträgen. Gibt's da auch die Möglichkeit, frei zu diskutieren? Und die zweite Frage, für Leute wie mich, die leider nicht kommen können, aber trotzdem an dem einen oder anderen Vortrag oder eigentlich an allen vielleicht interessiert sind, gibt's einen Stream und gibt's danach eine Aufzeichnung? Jo, also jeder Slot ist generell 90 Minuten lang, sodass ich davon ausgehe, dass man bei jedem Slot noch einige Zeit hin dran hat zum Diskutieren. Also es soll jetzt keine Frontalveranstaltung werden. Es gibt ja so einzelne Workshops und Podiumsdiskussionen auch. Überwiegend sind es Vorträge, das stimmt, aber bei den Vorträgen ist dann sicherlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass dann viele Vorträge über 60 Minuten dauern, immer noch eine halbe Stunde Diskussion auf jeden Fall möglich und auch sehr erwünscht, ne? Streaming, alles wird gestreamt, alle 6 Räume gleichzeitig, das wird spannend, aber wir haben quasi alle Streamer aus dem ganzen Bund zu uns gezogen und deswegen wird auch alles aufgezeichnet und soll dann quasi, ich nenne es mal, barrierefrei zur Verfügung gestellt werden. Das ist super. Das heißt, wir können uns jeden von diesen Vorträgen dann über kurz oder lang anhören. Ich hoffe, ihr verlinkt den dann auch auf der entsprechenden Programmseite, dass das die Leute dann auch finden unter häkelclub.de/con. Werbeblock aus. Genau, ich wollte auch noch was dazu sagen. Wichtig war uns von vornherein, dass wir halt jeden Menschen, auch denen, die nicht kommen können, nicht direkt daran teilnehmen können, dass wir diese Menschen einbeziehen. Weil ein Inklusionskongress, der Barrieren aufbaut, wäre kein Inklusionskongress. Das andere ist, die Beteiligung ist, dass man halt in Diskussionen kommt, ist so, also bei unserem Part ist es so, wir haben allen Referierenden gesagt, wenn es nur ein Referierender ist, maximal 30 Minuten reden, sodass man noch maximal über eine Stunde Diskussionszeit hat. Und wenn wir zwei Referierende haben, dann reden die jeder maximal 20 Minuten, sodass dann noch mindestens 50 Minuten Diskussionszeit übrig bleibt. Also wir haben sehr großen Wert auf die Beteiligung gelegt. Die Workshops sind sogar teilweise so aufgebaut, dass man Themen gemeinsam erarbeitet. Wir haben, das muss ich auch sagen, wir haben sehr lange darüber nachgedacht, ob wir das Ganze als Weltcafé, Rollcafé stattfinden lassen. Die QueerCon haben uns dann aber dagegen entschieden, weil ganz bestimmte, es sprachen jetzt einfach, einige Referenten wollten es nicht. Sie wollten sich dieser Nähe nicht aussetzen. Bei transsexuellen, intersexuellen Menschen, auch bei Schwulen, muss man das akzeptieren, dass sie halt teilweise natürlich auch, weil sie einer gesellschaftlich unterdrückten Minderheit angehören, bestimmte Konfrontationen sich nicht aussetzen wollen. Das heißt auch, dass es wird eine Harassment Policy geben, nicht so wie bei der PiratInnen-Con, sondern wie bei der Open Mind 2013. Aber man muss einfach davon ausgehen, dass viele dieser Menschen, die dort auftreten, ganz klare Diskriminierungserfahrungen haben und dass man da auch bestimmte Schutzmechanismen aufbauen muss. Und jetzt bin ich mal wieder still. Darf ich dazu sagen? Darf ich erst eine Frage stellen? Sami, du sofort. Aber ihr macht keine Creepcards oder so? Nein, das machen wir nicht. Es wird ein Awareness-Team geben und es wird alles ziemlich locker sein. Wir haben das aber gemacht, eben weil wir haben da sehr lange drüber nachgedacht. Das ist auch eine Sache, die erst vor 3 Wochen entstanden ist, weil das doch im Unterschwelligen gebrodelt hat. Wir haben es gemacht, weil wir es für nötig halten. Das Awareness-Team sind wir noch am Aufbauen, aber es wird keine Creepcards oder sonstigen Sachen geben. Super. Sami hatte eine Frage. Nee, ich wollte dir was beantworten, wenn ich darf. Ja, selbstverständlich, Sami. Ich bin später zugekommen, weil ich vorher noch in Bildung saß. Wir wollten eigentlich über Bildung informieren, kam aber keiner. So, ich habe ein Referat oder einen Workshop, aber ich halte keinen Vortrag und kein Referat, sondern ich ziehe das tatsächlich auf wie WordCafé, so mit direkter Beteiligung. Super. Was ist WordCafé? Von nicht heteronormativen Menschen in Schulen. Ah, prima, interessantes Thema. Was ist WordCafé? Das hat die Katrin Fensen das erste Mal in die Piratenpartei gebracht, zur PiratInnen-Con. Und das heißt, dass es nicht einzelne Workshops und Referate gibt, sondern im Grunde genommen sind alle in einem Raum. Das kannst du bei dieser hier natürlich nicht machen mit den unterschiedlichen Themen, aber das kann natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Alle sind in einem, also dann wären bei mir alle zusammen und es gäbe sofort von allen etwas zu sagen zum Thema, über eigene Erfahrungen oder was sie meinen, das wird aufgeschrieben. Ich habe dann ein Flipchart und schreibe das auf und dann kommen wir irgendwie zu einer Sammlung von allen möglichen Beiträgen und daraus kann man dann erarbeiten, Lösungsvorschläge, beste Wege, sowas in der Art. Prima. So, was haben wir denn jetzt? Wir haben, warum gibt's sowas? Wo findet es statt? In welcher Umgebung? Was gab das Programm her? Was gäb's denn noch zu sagen? Dass es am Vorabend freitags noch eine Pre-Con geben wird zum Thema Prison und auch eine Krypto-Party, aber da kann Katten vielleicht mehr zu sagen. Okay, gleich erstmal die erste Korrektur, also eine Krypto-Party wird es an dem Abend nicht geben, da ist dann zu wenig Zeit, wird allerdings am 30.08. Dann in Dresden der nächste wieder sein. Aber das stimmt, dass da eine Pre-Con zum Thema Prison bzw. Überwachung allgemein geplant ist. Wo auch Anke und Daniel schon zugesagt haben, die kommen ja auch zur Hickelcon und da einen Vortrag zu machen. Dann wird es noch einen zweiten Vortrag geben zum Thema psychologische Auswirkungen von Überwachung und auch einen kleinen Ausblick auf Perspektiven, was man denn so machen kann, politisch vor allem. Das Thema Überwachung dürfte doch eine oder andere Queer-Person auch sehr berühren und interessieren. Genau, also die Idee war auch da, weil es ja ein aktuelles Thema ist, eine kleine Überleitung zu schaffen, inwieweit das Thema Überwachung auch mit Diskriminierung bzw. Ausgrenzung und Normen zu tun hat. Und genau, da wird es dann auch, also ich werde versuchen, dann noch so eine kleine Überleitung am Freitagabend als Abschluss der Pre-Con hin zur Hegelcon und Queercon noch zu arbeiten. So, einen Punkt von unserer Liste, über die wir vorher gesprochen hatten, haben wir noch nicht abgearbeitet. Also die Beweggründe, warum wir jetzt so zwei Veranstaltungen, ob parallel oder nicht, ganz, ganz dringend brauchen. Weil, also so, für mich ist das jetzt irgendwie völlig wurscht, welches sexuelle Bekenntnis da jemand hat. Und das scheint aber nicht jeder so zu sehen, ne? Denn sonst müssten wir ja eigentlich nicht Veranstaltungen darüber machen. Könnt ihr darauf ein bisschen eingehen, was euch dazu gebracht hat, jetzt diese Planung da zu machen und sowas zu organisieren? Also was die beiden Cons auf jeden Fall vereint, ist ja die Diskriminierung, der die Menschen ausgesetzt sind. Egal, ob es jetzt ein Behinderter ist oder ein Homosexueller, der sich nicht outen kann oder nicht outen will, weil er Nachteile für sich da sehen würde, wie zum Beispiel Fußballer, die sich ja grundsätzlich nicht outen. Bei weiblichen Fußballern ist es wieder genehm, dass die Lesben sind, da ist es okay. Ich habe selbst sehr viele schwule Freunde, die Lehrer sind und sich nicht outen wollen an der Schule, weil das Kollegium so alt ist und da Nachteile sehen würden. Es ist ja immer noch in dieser Gesellschaft so, dass das nicht überall anerkannt ist. Ich wohne jetzt hier im toleranten Köln oder nahe des toleranten Kölns, da ist das alles kein Thema. Aber wenn man ein bisschen weiter aufs Dorf geht, auch innerhalb Deutschlands in irgendwelchen ländlichen Gebieten, dann ist das sehr wohl ein Thema und die meisten Leute trauen sich da nicht, noch nicht mal dazu zu bekennen, weil sie übelst beschimpft werden, massiv angegriffen werden, nicht nur verbal, sondern auch physisch, und das ist ein sehr, sehr aktuelles Thema. Ja. Genau, ich grätsche da mal rein. QueerCon, klar, wir leben in einer sehr liberalen Gesellschaft, in der ein Großteil der Bevölkerung Schwule, Lesben, Transsexuelle, Intersexuelle, Bisexuelle, whatever, in ihrer Freiheit nicht beschränken will. Aber alleine die Aufmerksamkeit, die zwei sich küssende Menschen des gleichen Geschlechts in jeglicher Stadt dieser Republik, sei es Berlin oder sei es Gärtringen, sei es Karlsruhe oder Bochum, noch immer auf sich ziehen, zeigt nur, dass wir noch sehr, sehr weit von Normalität entfernt sind. Und uns ist es wichtig, einfach da nicht nur zu jammern, sondern auch klar zu machen, wir sind da, darzustellen, wie wir sind, was wir sind und was wir für politische Ansätze haben, was es bedeutet, queer zu sein und was daraus für eine Politik abzuleiten ist. Weltkarte hat das eben gesagt, es gibt Menschen, die wollen sich nicht outen oder trauen sich nicht zu outen. Queerpolitik im Sinne der Piratenpartei bedeutet im Endeffekt, wir wollen gar nicht, dass Menschen dazu gezwungen sind, sich zu outen, weil outen überflüssig ist. Wenn jeder Mensch akzeptiert, dass jeder Mensch ein Individuum in seiner individuellen Ausprägung ist, muss ich mich nicht outen, weil es keinen Menschen interessiert, weil Heterosexualität nicht als normal angenommen wird und alles andere dazu führt, dass ich mich zu meiner, das klingt jetzt böse, ist aber auch so böse gemeint, zu meiner Abnormalität bekennen muss. Solange eine Form von Sexualität von der Mehrheit der Menschen als normal anerkannt wird, hilft keinerlei geheuchelte Toleranz. Jeder Mensch, der Heterosexualität als normal ansieht, hält jede andere Form von Sexualität anormal, auch wenn er die Leute nicht wie in über 70 Ländern dieser Erde in den Knast sperren will oder töten will. Ja? Es geht uns darum, klarzumachen, was unsere politischen Forderungen sind und warum das wichtig ist. Und die Piratenpartei ist die Partei, die sagt, jeder Mensch soll so leben, wie er ist. Und wir wollen keinen dazu zwingen, nach bestimmten Normen oder Regeln zu leben. Und Queerness bedeutet eben, Normen aufzubrechen, Normen zu hinterfragen, Normen permanent in Frage zu stellen und auch keine neuen Normen aufzubauen. Das bedeutet für mich auch, mir ist es vollkommen egal, wer welche Sexualität hat. Ich will keinen davon überzeugen, schwul zu sein. Das ist mir vollkommen egal. Ich will nur, dass jeder Mensch akzeptiert, dass ich so bin, wie ich bin. Und ich will auch nicht keine Toleranz haben. Ich will einfach als ganz normal gleichwertig respektiert werden. Und dafür ist diese QueerCon halt da. Genau, das ist sicherlich kein unbilliger Wunsch. Das will ich ja auch. Warum sollte ich dir das dann nicht zugestehen? Wie kann uns jetzt diese Veranstaltung dabei helfen? Publizieren wir das nach außen? Oder ist das Ziel eher innerparteiliche Bewusstmachung des Themas und interne Aufarbeitung? Beides, beides. Dadurch, dass diese Veranstaltung so unglaublich prominent besetzt, also ich habe jetzt das böse Wort prominent, was bei Piraten ja böse ist, so unglaublich prominent besetzt ist, wird es Presse ziehen, ganz klar. Das heißt, es wird auch eine Außenwirkung geben, es wird natürlich auch eine Innenwirkung geben. Bei Menschen, die sehr viel Politik nebeneinander machen, erkennen plötzlich, dass sie auch neue Arbeitsgebiete haben, wo sie arbeiten können. Und mit dem 22. September ist die Welt nicht vorbei, sondern wenn wir im Bundestag sind, brauchen wir halt auch Leute, die die Abgeordneten in bestimmten Arbeitsbereichen supporten, die unsere Programmatik weiter ausarbeiten. Programmarbeit ist ewige Arbeit, weil ein Programm ist nie fertig. Das ist erst fertig, wenn es es ist nie fertig, weil sich aus jeder Veränderung der Gesellschaft neue Anforderungen an eine programmatische Arbeit ergeben. Das heißt, diese Cons sind auch programmatische Arbeit, aber sie sind auch extrem viel Wahlkampf. Natürlich machen wir da Wahlkampf und wir zeigen auch, dass wir in Bereichen, wo man uns nichts zutraut, sehr, sehr präsent, sehr, sehr aktiv und sehr, sehr eloquent sind. Und das will schon was heißen. Also den Bereich Inklusion, da tummeln sich alle Parteien ein bisschen, haben nur alle keine Ahnung davon, was es eigentlich ist. Schwulenpolitik sind die Grünen und dann kommt eine ganze Zeit lang gar nichts. Die einzige queerpolitische Partei sind die Piraten. Nur wir müssen das nach außen bringen. Wir müssen dann auch doch den Leuten klar machen, wo wir stehen. Und dann ist das sehr geiler Wahlkampf, den wir da auch machen werden, neben Programmarbeit. Ganz wichtiger Punkt. Ich werde gleich nochmal einhaken, gerade auch für den Podcast, dass wir nochmal ein bisschen drüber reden, was denn Inklusion so genau bedeutet und warum Integration nicht reicht und was der Unterschied ist. Vorher würde mich aber noch interessieren, parteiintern, wunderbar, Streaming, wir twittern das rum und so, die Filterblase wird sofort mit diesen Informationen überschüttet. Wie kriegen wir die nach außen? Habt ihr extern jemand eingeladen? Schiebt ihr das über lokale Medien raus oder gibt's Pressemitteilungen und wie ist das gedacht? Und vermarkten wir das vor allem über unsere Social Media, dass wir sowas tun, dass Menschen da auch irgendwie was davon erfahren, die jetzt vielleicht nur den Facebook-Account der Piratenpartei verfolgen? Also was die Presse angeht, wir haben natürlich, wir bewerben die Veranstaltung, haben schon eine Ankündigungspressemitteilung rausgeschickt, werden noch eine Erinnerung rausschicken. Auch über den Bund wird es sicherlich mitbewerben, weil es in der Bundesveranstaltung ist. Und es werden, denke ich, auch 1, 2, 3 Journalisten bestimmt auftauchen. Generell natürlich nicht durchgehen. Das ist jetzt auch nicht das, also leider noch nicht das relevante Thema für viele. Wir wollen das ja ändern. Aber man sollte sich da auch nicht zu große Hoffnungen machen, was die Presseaufmerksamkeit angeht. Aber wir haben ja ein paar, wie Peter gesagt hat, ein paar sehr bekannte Piraten dabei, die auch, sage ich mal, Presseaufmerksamkeit auf sich ziehen, mehr als andere vielleicht. Zum Beispiel Freitagabend zur Precon soll ja Daniel Domscheit-Berg auch einen Vortrag halten über Prism. Ich denke, dass da durchaus Interesse besteht, medial das nach außen zu kommunizieren. Und ja, es ist auch so, die Öffentlichkeitsarbeit soll natürlich durch die Hegecon beispielsweise geschützt werden. Aber generell ist es auch in erster Linie mal ein Treffen, um diese ganzen Gruppen, also für mich zumindest, um diese ganzen Gruppen miteinander zu vernetzen, also um quasi uns selbst miteinander zu verhäkeln, weil der Ansatz halt komplett neu ist, zu sagen, wir fassen das alles zusammen, weil es halt zusammengehört. Vergesst mir trotzdem bitte nicht die sozialen Medien der Piratenpartei, da Facebook und so weiter, dass das auch wirklich Leute außerhalb erreicht und auch außerhalb von Dresden, die jetzt nicht da vorbeikommen können. Vielleicht darf ich was sagen. Ja, selbstverständlich. Also wir wollen zum Beispiel auch die ganzen Queer-Medien, sei es jetzt digital oder Magazine, anschreiben, weil dort werden meistens zum Beispiel von queer.de eher so die Grünen wahrgenommen und wir tauchen da eigentlich überhaupt nicht so auf. Da wollen wir auch auf jeden Fall erreichen, dass wir da mehr wahrgenommen werden, vor allen Dingen mit unserem tollen Queer-Programm, auf jeden Fall, ja. Super, und jetzt also müssen wir uns irgendwie mal dieser Frage stellen, wie ich zum ersten Mal mit dem Wort Inklusion in Kontakt gekommen bin, habe ich gedacht, das ist irgendwas mit Wolken. Könnt ihr das mal erläutern, was man unter Inklusion wirklich versteht und warum es eben gerade nicht Integration ist? Ich weiß, das ist jetzt irgendwie schwierig, aber ich glaube, so ein Konzept, Das ist erklärungsbedürftig und vielleicht nicht unbedingt im Kreise derer, die jetzt mit so einer Problematik selber konfrontiert sind, aber im Kreise derer, die vielleicht jetzt hier zuhören, weil sie uns ganz zufällig im Krähennest-Podcast mit runtergeladen haben und über diese Problematik jetzt dabei zufällig stolpern. Ja, eigentlich kann man, ich kann ganz kurz dazu sagen, es ist eigentlich gar nicht schwer. Integration setzt immer voraus, jemanden in etwas hinein zu integrieren. Das bedeutet, es gibt schon vorgegebene Normen, vorgegebene Richtlinien, die halt definiert werden, wie zum Beispiel Heteronormativität, solche Geschichten. Und Inklusion ist halt einfach, also sagt halt, es gibt eben keine vorhergegebenen Richtlinien, sondern alle Leute sollen teilhaben können, unabhängig von jeglichen Normen. Das haben wir in der Bildungspolitik ja auch, Dirk, dass in Schulen Inklusion jetzt wirklich stattfinden soll, was ich allerdings langfristiger sehe, als das, was uns da gerade oktroyiert wird. Denn du kannst nicht inkludieren aus Förder- und Sonderschulen Kinder, die dann hinterher in den sogenannten normalen Regelschulen doch wieder eine geschlossene Einheit bilden müssen, weil zum Beispiel die anderen Schüler nicht im Unterrichtsfach Gebärdensprache haben, weil bestimmte Räume nicht ausgerichtet sind für Gehörgeschädigte. Da gibt es ganz, ganz viel auf dem Wege dahin, dass man wirklich diese Kinder wie das, was sie eigentlich sind, es sind normale Kinder oder normale Menschen, die in den Bereich aller anderen normalen Menschen hineingehören und nicht irgendwo in Sonder- oder Förderschulen dahin vegetieren sollen, in Grüppchen untereinander. Ja, trotzdem. Noch ganz kurz, Inklusion ist im Endeffekt nichts anderes als das Recht eines Menschen, nicht ausgeschlossen zu werden von der Gesellschaft. Dass er ein Recht darauf hat, nicht an den Rand gedrängt zu werden oder sich irgendwelchen angeblich normalen Bedingungen zu unterwerfen hat. Wir reden immer von normalen Menschen, das nicht nur im Rahmen der Sexualität, sondern auch, wenn wir Menschen bezeichnen, die das Glück haben oder das Pech haben, das ist je nach Ansichtssache, im Rollstuhl zu sitzen oder zu gehen. Ja, es gibt ein Bild, das wir in den Köpfen haben, von Normalität. Und dieser Normalität sollen sich Menschen unterwerfen. Das ist Integration. Menschen werden in die normale Gesellschaft integriert. Inklusion bedeutet, jeder Mensch hat das Recht darauf, so zu sein, wie er ist, mit all seinen Vorteilen, seinen Nachteilen, seinen in den Augen der anderen Andersartigkeiten, und er muss so akzeptiert werden und absolut Teil gleichberechtigter, 100% gleichberechtigter Teil dieser Gesellschaft zu sein. Er muss sich keinem Bild von einem Menschen, das ein anderer Mensch ihm durch Normen aufzwängen will, anpassen. Das ist eigentlich das Bild von Inklusion. Also gerade nicht so, wie wir gerade in den letzten Tagen vom Papst gehört haben. Du darfst gerne schwul sein, aber nicht ausüben. Das wäre jetzt gerade integrativ, weil man sie in die Gemeinde aufnimmt, aber es wäre nicht inklusiv, weil man ihnen die eigenen Wertvorstellungen aufpfropft. Genau, ganz genau. Das ist auch das, was ich eben schon mal sagte, in Bezug von LGBTI. Es ist so, dass man ganz ungezwungen von der Ehe spricht und in Abgrenzung dazu von der Homo-Ehe, statt zu sagen, es gibt eine Partnerschaft von zwei Menschen, ja, dass man eine Normalität konstruiert, nämlich die Ehe zwischen zwei heterosexuellen Menschen und davon etwas abgrenzt, was man ähnlich gestaltet. Und so ist das auch, was dein Beispiel mit der katholischen Kirche, man sagt Leuten, ja klar, du bist uns willkommen, wir halten dich nicht mehr für den Sohn Satans, aber du musst schon einen Teil deiner Persönlichkeit unterdrücken, um bei uns akzeptiert zu werden. Das ist halt Integration. Das sieht man ja auch mit Migranten. Migranten wird was von einer deutschen Leitkultur erzählt, der sie sich anzupassen haben. Und wir anerkennen, wir als Piratenpartei nicht, aber viele Menschen anerkennen nicht die Eigenständigkeit und die kulturelle Vielfalt von Menschen, ja, dass dieses Land eben schon bunt und durchmischt und wunderschön in der Eigenständigkeit ganz, ganz vieler Menschen nebeneinander ist. Und es ist eine tolle Sache, wenn irgendjemand, der aus der Türkei kommt, hier leben will und bestimmte Teile der deutschen Kultur übernimmt, dann ist das eine wunderschöne Sache, ja. zwar für ihn, weil er sich erweitert und bereichert an der Kultur dieses Landes. Gleichzeitig ist es eine wunderschöne Sache, wenn wir kulturelle Eigenschaften von Menschen aus der Türkei übernehmen und sie zum Teil unseres Lebens werden lassen. Das tun wir auch permanent. Wir sind ja schon dabei, Inklusion ganz, ganz, ganz, ganz langsam zu leben. Und wir sind nicht mehr bereit, Integration als das Wichtigste überhaupt zu sehen. Früher hat man doch von Menschen, die im Rollstuhl gesessen haben, verlangt, dass sie so sind wie halt aufrechtgehende Menschen, ja? Sie sollten sich in die Gesellschaft integrieren. Heute anerkennt man, dass sie eine andere Form von Leben haben. Kann man einfach was dazu sagen oder muss man sich irgendwo anmelden? Du hast dich gerade angemeldet, sag einfach was. Zur Integration versus Inklusion. Also ich finde es immer schwierig, diese zwei Begriffe gegeneinander auszuspielen. Es gibt durchaus schon Fälle, wo Integration einfach wichtig ist. Also Inklusion ist halt wichtig bei Lebensmodellen und so weiter, also bei was weiß ich, sexueller Identität oder bei Leuten, die nicht von hier sind und so weiter, da ist Inklusion wichtig. Aber es gibt natürlich auch Leute, die einfach krank sind zum Beispiel und oder einfach Hilfe benötigen. Und da ist Inklusion oft auch schwierig, weil es ja eben darum gehen muss, die Leute zu fördern und nicht einfach ihren Zustand des Krankseins zu akzeptieren und einfach normal zu machen. Also ich würde halt schon dafür plädieren, da das nicht gegeneinander auszuspielen, sondern halt auf den Einzelfall zu schauen. Und wenn Leute Hilfe brauchen, dann muss man die natürlich auch integrieren, weil das wollen die ja oft auch. Die wollen ja auch gefördert werden, also oder, keine Ahnung, oder Bildung bekommen oder was auch immer. Und gerade im Bildungsbereich, also ich bin sehr für Inklusion, auch für ja, für kranke Menschen und so weiter, ist auf jeden Fall gut, aber man sollte auf jeden Fall immer darauf schauen, dass das nicht zulasten von individueller Förderung geht, weil das kann natürlich auch nicht sein, dass kranke Leute einfach so als normal hingestellt werden und dann einfach sich selbst überlasten werden, weil es ja normal ist, krank zu sein, also ist schwierig immer. Ich möchte ganz kurz kombinieren darauf antworten. Ja, du hast recht. Ich tue es einfach auch, ohne dass ich die Redeliste akzeptiere. Corbinian hat vollkommen recht, aber es geht darum, Integration als etwas Freiwilliges zu sehen. Wenn Menschen so sein möchten wie ich, ja, dann ist ihnen das natürlich vollkommen überlassen, sich in einen gesellschaftlichen Bereich, in dem ich lebe, zu integrieren. Das muss ihnen überlassen sein. Integration muss auch bedeuten, eben Menschen natürlich in eine keine Hürden aufzubauen, damit sie so leben können wie ich. Das heißt, bei kranken Menschen natürlich auch, klar, man darf sie nicht, weil sie ja so sind, wie sie sind, aus der Gesellschaft ausschließen. Das bedeutet Inklusion ja auch nicht. Inklusion ist ja nur ein Umschließen des Menschen in seiner Individualität und kein Ausschließen. Ja, und natürlich geht Inklusion immer mit Integration einher. Jemand, der aus irgendeinem Land der Erde hier hinkommt, ja, und oder hier geboren wird, der integriert sich ja schon dadurch, dass er die Sprache der Menschen in diesem Land lernt. Das bedeutet aber nicht, und das ist eben genau das, was wichtig ist, dass wir Menschen dazu zwingen, so zu sein wie wir. Wenn jemand hier 50 Jahre lebt und kein einziges Wort Deutsch kann, aber hier leben kann, ohne Deutsch zu können, dann müssen wir das als gut und als richtig akzeptieren und nicht darüber lästern, wie es viele Menschen tun, dass der sich ja nicht integrieren will. Nein, natürlich nicht. Er ist aber integriert, weil er kann hier leben, auch ohne ein einziges Wort Deutsch zu sprechen. Ja, das müssen wir einfach respektieren. Aber ich denke schon, dass man solchen Leuten einfach Angebote schaffen, geben muss, wie sie zum Beispiel Deutsch lernen können. Also so, die Leute wollen ja meistens einfach Deutsch lernen. Also das ist halt einfach ganz wichtig, dass man Angebote schafft. Natürlich ohne Zwang und so, klar. Ja, ohne Zwang, genau. Aber ohne Zwang ist eben keine... Genau, Integration beruht aber sehr häufig auf Zwang, indem man solche Wunschbilder wie deutsche Leitkultur oder Heteronormativität als das Normale aufbaut. Aber wenn ich jemandem sage, du, lern doch Deutsch, damit wir uns besser unterhalten können, ja, oder natürlich auch hier geborene Menschen, lern doch Türkisch, damit wir uns besser unterhalten können. Klar, das sind freiwillige Angebote, die man Menschen machen kann, damit sie sie annehmen, um sich zu erweitern. Inklusion bedeutet auch immer Interaktion mit anderen und damit eine Erweiterung der eigenen Persönlichkeit. Das ist ja auch sehr wichtig bei dem ganzen Inklusionsbegriff, dass man die eigene Persönlichkeit erweitert, indem man mit anderen Menschen, die so sind, wie sie sind und so sein dürfen, wie sie sind, interagiert. Dass ich mich erweitere, das ist halt auch ein ganz wichtiger Begriff, ein Bestandteil des Inklusionsgedanken. Grenzt du das? Entschuldige, Sami, ja, gerne. Das heißt, im Grunde genommen, also jedenfalls so wie ich das immer verstanden habe, dass wir den Begriff normal total überdenken müssen, beziehungsweise so weit fassen, dass er keine Grenzen mehr hat. Jetzt muss ich mal ein kritisches Thema ansprechen. Und wir hatten ja vorher schon ein bisschen geredet. Sollte ich mich irgendwie mangels Kenntnis in der Wortwahl vergreifen, dann möge jetzt bitte keiner seinen Radioapparat an die Wand schmeißen oder mich sonst irgendwie bashen. Das passiert wirklich aus Unkenntnis. Ich frage es mal einfach so und vielleicht benutze ich ein böses Wort, dann korrigiert ihr mich. Du hast gesagt, Peter, zum Beispiel die Verpflichtung, die Landessprache zu lernen, das kann ja nicht die Voraussetzung sein dafür, dass jemand hier willkommen und inkludiert ist. Das könnte aber dazu führen, dass er oder sie nur mit einer sehr beschränkten Anzahl von Personen kommunizieren kann, wenn er die ortsübliche Sprache eben nicht beherrscht. Und führt das würde jetzt irgendwie zu so einer Art Parallelgesellschaft führen, die dann in sich abgeschlossen da ist, das wäre jetzt sicherlich vollkommen nicht inklusiv. Wie siehst du das? Da die Frage an mich direkt ist, es gibt ja, andersrum, fangen wir doch mal den Wort Parallelgesellschaft an. Wir müssen uns jetzt vormachen, es gibt in dieser Gesellschaft ganz, ganz viele Parallelgesellschaften, und zwar freiwillig geschaffene. Wir richten unseren Augenmerk immer nur auf die Parallelgesellschaften, wo wir denken, sie wären erzwungen. Ja, es gibt natürlich Parallelgesellschaften. Schwule, Lesben leben einen Großteil ihres Lebens in einer Parallelgesellschaft, nämlich innerhalb ihrer eigenen Szene, um sich ganz bestimmten Diskriminierungserfahrungen zu entziehen. Weil nur mit gleichgesinnten Menschen, dabei geht es nicht um Sex, sondern dabei geht es schlicht und ergreifend um ein freies Leben, weil so zu sein, wie man selber sein will, sein kann, sein möchte, geht nur unter Gleichgesinnten in dieser Gesellschaft. Darum gibt es auch eine schwulen Subkultur. Darum gibt es so eine breite Schwulen- und Lesben-Kneipenszene und so weiter. Die entsteht ja nicht, weil Schwule und Lesben gerne nur miteinander Bier trinken, sondern weil sie nur in diesen Bereichen geschützt sind vor homophoben Anfeindungen. Aber es gibt eine schwule und lesbische Parallelkultur. Und in ganz bestimmten Großstädten wie Köln ist die ziemlich mächtig und ziemlich breit. Und als Schwuler in Köln, da muss ich mir nichts vormachen, kann ich ein ganzes Leben unter Schwulen in einer einzigen Parallelgesellschaft leben, ohne mehr als einen heterosexuellen Menschen am Tag sehen zu müssen. So, das ist eine Parallelgesellschaft, die gibt es, die finden wir nur nicht schlimm. Ja? Eine Parallelgesellschaft, in der Menschen kein Deutsch können, finde ich auch schlimm. Nicht, weil ich will, dass Menschen Deutsch lernen, sondern weil ihnen natürlich dadurch, dass sie kein Deutsch sprechen oder dadurch, dass ich unfähig bin, eine andere Sprache zu sprechen, unglaublich viel im Leben entgeht. Wenn dieses Abkapseln von der restlichen Gesellschaft aufgrund von Sprache oder so freiwillig geschieht, dann ist mir das ziemlich egal, weil Freiwilligkeit ist absolut wichtig. Wenn es aber erzwungen geschieht, oder aus anderen Gründen, dann habe ich damit ein Problem. Aber es ist nach wie vor etwas, was man hinterfragen muss und was man nicht als böse darstellen darf. Wie gesagt, es gibt sehr viele Parallelgesellschaften in dieser Republik, die machen uns auch bunt, ja. Und aber selbst Parallelgesellschaften, in denen ich mich wohlfühle, sind nicht das Beste. Aber sie sind halt da und sie existieren, weil die Mehrheitsgesellschaft einen bestimmten Druck auf Menschen ausübt. So, und wenn jemand, wie gesagt, wenn jemand die deutsche Sprache nicht lernen will, dann muss man hinterfragen, warum tut er das? Wenn er es ganz freiwillig tut, dann geht mich das nichts an, weil er nimmt sich selber ein Stück des Lebens. Wenn er es unfreiwillig tut, dann muss ich was dagegen tun. Vorher wurde irgendwie gesagt, dass es darum geht, den Normalzustand in Frage zu stellen und aufzulösen. Ich denke mal, das ist eigentlich in vielen Fällen einfach nicht möglich. Also ich meine, der Normalzustand ist halt bei der sexuellen Identität der hetero sexuelle Lebensentwurf und das ja ist nicht aufzulösen. Mir kommt es ein bisschen so vor, wie also nicht generell, aber manchmal so habe ich ein bisschen so Bedenken, dass es dann eher so ein Ansatz ist, à la Post-Gender, wir machen die Augen zu und wir erkennen die Unterschiede gar nicht mehr an, sondern weil wir sie ja alle als gleichwertig anerkennen. In Wirklichkeit sind die gesellschaftlichen Verhältnisse aber überhaupt nicht gleichwertig, sondern eben sehr unterschiedlich und eben nicht, die Menschen sind eben nicht frei, sondern haben halt Zwänge, die aufgrund ihrer Identität einfach entstehen. Und da kann man nicht die Augen davor verschließen und sagen, alle sind gleich. Also wenn man einfach sagt, ja, alle sind gleich, man muss da nichts mehr tun, dann bin ich in Inklusion sehr gefährlich, weil es dann eben nur den Status quo verstärkt, anstatt ihn aufzulösen. Ah, Moment, vielleicht kann da ich jetzt was dazu sagen. Erstmal, Peter, vielen Dank für deine Erklärung. Das habe ich jetzt endlich mal verstanden. Und jetzt machen wir, um zu gucken, ob ich das verstanden habe, antworte ich jetzt mal auf den Corbinian und ihr grätscht direkt rein, wenn das Käse ist. Ne? Also Inklusion heißt ja nicht gleich, sondern gleichwertig. Das heißt, ich kann anders sein und bin aber trotzdem gleichwertig und werde wegen diesem Anderssein nicht ausgegrenzt oder dumm von der Seite angemacht oder man versucht nicht, mir dieses Anderssein abzugewöhnen. Habe ich das richtig erklärt? Mach weiter. Ja, das ist nämlich genau das. Also Corbinian, du hast recht. Im Moment ist es noch so, dass diese Unterschiede noch sehr krass sind. Teilweise durch Ignoranz der Situation, weil es mich nicht betrifft, kann es auch nicht so schlimm sein, beziehungsweise bemerke ich gar nicht, wie schlimm die Situation ist. Oder aber durch pure Ignoranz. Es geht mich nichts an. Und viele haben auch Vorurteile, besonders gegenüber transsexuellen Menschen. Dass die eben besonders, dass ein Mann auf einmal besonders weibisch ist und sich deswegen wahrscheinlich bald in eine Frau umwandeln lässt. Also absoluter Quark, der aber kommt dadurch, dass sie nicht aufgeklärt wurden, dass sie die Informationen nicht bekommen, dass sie mit niemandem drüber gesprochen haben und auch niemand sich vielleicht die Mühe gemacht hat, mit ihnen darüber zu sprechen. Und genau wegen sowas werden doch solche Konferenzen gemacht. Auch wegen sowas wird die Queercon gemacht oder der Häkelclub, der dann aufklärt, wie das Leben von behinderten Menschen ist, die man vielleicht sonst nicht im Blick hat, oder von alleinerziehenden Vätern, wo man die Situation nicht kennt und wo man sich nicht informiert hat, wo die überall diskriminiert werden. Und diese Konferenzen klären das einfach mal auf, die zeigen mal das Bild, wie der Ist-Zustand ist und zeigen dann aber ein viel schöneres Bild, wie der So-könnte-es-sein-Zustand sein, also wie er werden könnte. Und das geht nur durch Aufklärung und das geht auch nur, indem Menschen sich zu solchen Konferenzen hinbewegen und sich auch einfach mal die Informationen holen. Oder indem wir gemeinsam darüber sprechen, was wir tun können, um alle aufzuklären, damit wir irgendwann auf einer Stufe sind, damit es irgendwann egal ist, ob ich nicht laufen kann, ob ich nicht sehen kann, ob ich nicht hören kann, ob ich schwul oder lesbisch bin, ob ich intersexuell, transsexuell oder was weiß ich bin, ob ich, egal aus welchem Land hier nach Deutschland komme, dass das irgendwann mal wirklich egal ist, weil es keine Grenzen mehr gibt, weil es keine Begrenzung mehr gibt. Und ja, das ist ein Optimalzustand. Und das ist ein Zustand, den wir jetzt nicht sofort erreichen werden, aber wir können darauf hinarbeiten. Und ich finde es wirklich schön, einfach gemeinsam darauf hinzuarbeiten, dass es irgendwann so wird. Ja, aber meine Kritik hat sich ja darauf bezogen, dass mir eben Aufklärung an sich nicht reicht, weil die Leute, die man damit erreicht, also jetzt hier im Piratenumfeld, da wird man nicht viel aufklären müssen, zumindest mal weniger aufklären müssen als so im Rest der Gesellschaft wahrscheinlich. Also hier herrscht ja viel, Ich denke mal, dass es hier bei den Piraten jetzt weniger ein Problem ist so als in der Rest der Gesellschaft. Und mir fehlt halt ein bisschen die konkretischen politischen, gesetzgeberischen Aktionen, wie man sowas erreichen will. Also einfach nur das zu wollen und sich eine Utopia auszudenken, was man irgendwann mal erreicht und nur zu sagen, ja, wir müssen die Leute aufklären, ist mir oft einfach zu wenig. Also deswegen auch halt so, man sieht es ja so an der Feminismusdiskussion und so, mir sind halt konkrete politische Forderungen einfach wichtig, wie man jetzt da hinkommen will. Keine Ahnung, nur die jetzt irgendwie psychisch Kranke, die in der Psychiatrie sitzen und da versauern und niemanden kennen, so außerhalb der Gesellschaft, da könnte man ja sich Modelle überlegen, wie die integriert oder inkludiert in die Gesellschaft werden. Also darum geht es mir halt, dass man halt konkret wird. Also ich dränge mich ganz kurz vor, weil ich jetzt gleich ja weg muss und wollte noch ganz kurz was zu Corbinian sagen. Es geht bei der Veranstaltung auch vor allem darum, die Gruppen untereinander zu vernetzen. Das ist die Häkel-Idee, die ich vorhin erwähnt hatte, dass man verschiedene vorbestimmte Merkmale, die heute alle Einzelkämpfer sind, Leute, die kämpfen für Feminismus oder Equalismus, wie auch immer, für Geschlechterpolitik und Querpolitik, kämpfen wenig zusammen mit Leuten, die für Asyl und Migration kämpfen oder kämpfen wenig zusammen mit Leuten, die für Barrierefreiheit kämpfen. Und da geht es darum, diese Leute mit zusammenzubringen und dass man zusammen miteinander kämpft, dass man einzelne Knotenpunkte zu einem Netzwerk verbindet. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, deswegen machen wir das auch. Und wenn diese Leute gut miteinander vernetzt sind, dann kann man auch viel besser Programmarbeit machen. Das ist quasi Grundlagenarbeit. Grundlagenarbeit wird immer unterschätzt, meiner Meinung nach. Es ist nicht nur so, also nicht nur ein Programmantrag zählt, sondern es zählt vor allem erstmal die Leute zusammenzubringen, damit sie gute Ideen austauschen. Das ist ganz wichtig. Und das ist quasi Grundlagenarbeit, die da stattfindet. Wenn du konkrete Programmanträge willst, dann musst du in die Wahlprogramme gucken. Wir arbeiten zum Beispiel in Sachsen gerade vom Hegel-Club aus da auch daran, und Sandra und Katten, die jetzt hier auch noch sind, können dann sicherlich noch ein paar Initiativen, die wir jetzt vor 2 Monaten beim Parteitag schon beschlossen haben, dir nennen, wenn du konkrete Punkte möchtest. Aber es geht bei der Hegel-Con in erster Linie nicht darum, jetzt konkrete Programme auszuarbeiten. Das wollte ich noch sagen. Jetzt sage ich Tschüss, ich muss leider weg, und wir sehen uns alle am 17. 18. August in Dresden. Super, bis dann. Danke dir. Ciao, Florence. Zum Corbinian was sagen? Ich würde noch was sagen, gern. Ja, ich habe schon gewartet drauf, dass Sami was dazu sagen möchte, und danach Weltkarte, bitte. Corbinian, du sagtest eben, das ist ja weniger so bei uns. Ich habe festgestellt, in der Piratenpartei ist es mittlerweile ein relativ repräsentativer Querschnitt mitten durch die Bevölkerung. Von jung bis älter oder alt, von... ja, und jetzt kommt es von netzaffin, also früher waren es mehr Nerds, es sind immer weniger, bis zu Leuten, die damit überhaupt nicht klarkommen. Und da habe ich festgestellt, wird ausgegrenzt. Ich höre sehr häufig, trifft mich nicht, aber ich höre sehr häufig den Spruch, ja, wenn du das nicht lernst, kannst du eben nicht mitmachen. Das ist so wie der Spruch früher, als ich neu war, guckst du Wiki, und ich noch keine Ahnung hatte. Also es sind lauter so Sachen, wo wir selbst ja unmerklich ausgrenzen und so reagieren. Es ist eben heutzutage in der Piratenpartei nicht normal, in Anführungsstrichen, wenn jemand sich nicht einigermaßen wenigstens im Netz und in unseren Tools bewegen kann. Das nur mal so zu bedenken zu geben. Nachfrage. Am Anfang hatte ich verstanden, es geht um Eigenschaften, die einem mitgegeben sind. Da passt jetzt die Frage, mag ich jetzt im Internet diskutieren oder sowas, nicht so ganz ins Raster. Ich hätte jetzt erwartet, dass da solche Dinge wie alt, jung, männlich, weiblich, sonst irgendwas oder schwul oder eben nicht drin vorkommen, aber nicht die Frage, habe ich mich jetzt mit Mumble auseinandergesetzt. Gehört aber dazu, meines Erachtens. Was empfinden wir als normal? In welchen Kreisen bewegen wir uns? Und wen oder was grenzen wir aus? Das gehört für mich ganz interaktiv mit dazu. Gebildet oder nicht gebildet gehört auf jeden Fall auch dazu. Ja. Okay, dann wollte Weltkarte noch was sagen. Anja? Anja ist sprachlos. Okay, also nicht nur die Dinge, die einem angeboren sind, sondern auch solche Dinge, die einen momentan irgendwie in eine, sagen wir mal, von der Mehrzahl der Leute abweichende Situation versetzen. Und davor müssen wir eine Form von Respekt haben. Die Frage ist, kann man das immer machen? Du hattest das vorhin angedeutet, Sami. Schlechte Idee, vielleicht doch keine schlechte Idee, den Unterricht in Gebärdensprache irgendwie vielleicht für die ganze Klasse zu machen? Oder wie? Sonst bleiben diese Gehörlosen Kinder und Jugendlichen ja immer noch ausgegrenzt. Wenn sie nicht mit allen anderen oder alle anderen mit ihnen sich unterhalten können, und das geht am besten mit Gebärdensprache, es ist auch nicht schwer zu lernen, wenn das nicht zum normalen Unterrichtsfach gehört, dann sind diese Kinder immer noch eine in sich geschlossene Gruppe, die nur interaktiv miteinander sein können und nicht mit anderen. Und das ist keine Inklusion in meinen Augen. Genau, das ist ja auch das, einer der Kritikpunkte von Corbinian, wenn ich das richtig verstehe. Weil natürlich geht es auch darum, dass Menschen, die Gebärde nicht benötigen, ja, sie trotzdem lernen. Geht doch mal auf den Parteitag der Piraten. Vielen Menschen, die dort anwesend sind, ist erst durch die Anwesenheit von Gebärdendolmetschern bei Parteitagen bewusst geworden, dass es da Menschen gibt, die darauf angewiesen sind. Ich kenne sehr viele Menschen in meinem Umfeld, die angefangen haben, Gebärde zu lernen, damit sie sich unterhalten können. Ohne Druck, ohne Notwendigkeit, ohne Zwang, sondern weil sie das wichtig finden, ja? Weil sie denn eine kulturelle Eigenschaft anderer Menschen übernehmen wollten. Das finde ich eine ziemlich großartige Sache. Nur, wir müssen das halt, ja, nutzen für uns, solche kulturellen Eigenständigkeiten. Wir müssen sie natürlich auch hinterfragen, immer und immer wieder, aber wir müssen sie auch nutzen. Dann das andere ist, ganz kurz noch, etwas wie dieses Mumble grenzt natürlich auch Menschen aus, nämlich all jene, die nicht sprechen können. Das ist sehr schwierig, das dann als, wie wir es tun, als normal hinzustellen. Wir müssen auch unsere Tools immer wieder hinterfragen, ob sie Barriere beseitigend sind. Das heißt nicht, dass wir sie abschaffen müssen, aber wir müssen sie hinterfragen. Oh, super, viel über viele Dinge muss man erstmal hingeschoben werden, um darüber nachzudenken. Sehr interessant. Raven hat eine Wortmeldung. Das passt eigentlich mit zu Peter. Gerade auch das Thema Inklusion. Wir haben da in Sachsen auch einen Antrag dazu zusammen mit Bundespiraten geschrieben. Es ist ein sehr schwieriges Thema, weil es immer darum geht, wenn es mich nicht betrifft, muss ich das dann wirklich tun? Muss ich jetzt wirklich Gebärdensprache lernen? Es betrifft mich ja nicht. Muss ich jetzt wirklich darauf achten, dass mein Lieblingsrestaurant eine Rampe hat? Weil ich bin ja nicht im Rollstuhl, mich betrifft's ja nicht. Muss ich jetzt irgendwas tun, weil die Bürgersprechstunde im zweiten Stock des Rathauses ist, das keinen Fahrstuhl hat und dann behinderte Menschen da vielleicht nicht hinkommen? Das sind alles so Sachen, die normalerweise einem gar nicht bewusst werden, wenn man nicht mit der Nase drauf gestoßen wird. Und dafür hoffentlich hilft auch die HekeCon. Wir haben auch einen Vortrag, hatte ich vor uns erwähnt, von einem alleinerziehenden Vater, wo ich die Situation einfach nicht kannte, dass der diskriminiert wird als alleinerziehender Vater. Und dass erst durch die Informationen, die ich von ihm bekommen habe, mir die Situation bewusst wurde und ich dann darüber nachgedacht habe, wie kann man das denn verändern? Und so geht's ja auch. Die Themen werden angesprochen, du kriegst erstmal die Information und dann fängst du an, drüber nachzudenken, gemeinsam mit anderen Interessierten. Ja, was kann ich denn tun, um das zu verändern? Und was kann ich effektiv vielleicht nicht nur in der Partei tun, um das zu verändern? Wir haben ja auch den Strang Europa auf kommunaler Ebene dabei, also in dem Fall Europa in Sachsen. Da geht es zum Beispiel auch darum, dass man Jugendprojekte oder Projekte mit Erwachsenen macht, um denen Informationen zu geben, die sie dann nutzen können, um ihre Umgebung auch anzupassen, zu verändern. Und das ist jetzt keine erzwungene Anpassung, es ist einfach, dass einem erstmal bewusst wird, wo überall Menschen diskriminiert werden, was man vorher nicht gesehen hat. Und dieses Bewusstmachen ist ganz wichtig. Und ja, danach fängt die richtige Arbeit an, was können wir tun, um das zu verändern. Genau, das erlebe ich gerade im Moment auch. Hier hat einer sich direkt Gedanken gemacht. Der Grulemuk hat im Chat gepostet, Gebärdensprache ist das Esperanto des 21. Jahrhunderts. Ist das so? Ich habe mal gehört, es gibt da auch sozusagen Sprachen. Also französische Gebärdensprache ist irgendwie nicht deutsche und auch da gibt es mehrere. Könnt ihr da nochmal, jetzt ist blöd Spezialthema oder sowas, aber vielleicht interessant zum bewusst machen. Wir hatten das Thema bei dem Antrag in Sachsen Inklusion, dass die Gebärdensprache, wir wollen das als Amtssprache mit einführen. Das heißt, dass es als Selbstverständlichkeit da ist und da wurde uns, was mir auch nicht bewusst war, gesagt, dass es dann auch verschiedene Sprachen gibt, verschiedene Gebärden in verschiedenen Ländern. Das heißt, dass da auch keine universelle Gebärdensprache vorhanden ist. Das ist jetzt die Information, die ich dort bekommen habe. Was sehr schade ist, ne? Weil hier sicherlich ohne Not einer liegen gelassen wird, wo man parallel einen zusätzlichen Gewinn erzeugen könnte. Aber immerhin, also noch nicht mal national, komm hier, Dr. Schemen, sag mal. Steht hier, ja, bitte? Ja, sorry, erst mich jetzt gerade. Ich wollte nur sagen, dass es auch innerhalb des gleichen Sprachraums, genauso wie es in der Sprache Dialekte gibt, eben auch in der Gebärdensprache Dialekte gibt. Die verstehen sich zwar meistens schon so, also das ist die häufigste Aussage, aber da gibt's, es gibt keine einheitliche, zum Beispiel keine einheitliche deutsche Gebärdensprachenregelung oder so. Also was ich gehört habe, dass bei der Gebärdensprache sich die unterschiedlichen Sprachen so unterscheiden wie das Deutsche vom Dänischen zum Beispiel. Also man kann sich irgendwie verständigen, aber es ist eine andere Sprache. Schade. Gut, aber zumindest gibt es vielleicht verschiedene Zeichen, die international deutlich zu verstehen sind und wenn man weiß, was verschiedene Zeichen bedeuten, zum Beispiel Hilfe. Ich weiß nicht, ob das ungefähr dasselbe ist vom Handzeichen her, aber wäre es dasselbe, ist es gut, denjenigen, der einem das Zeichen gibt, zu verstehen. Und das könnte ich jetzt zum Beispiel nicht. Ich wüsste nicht, was das Zeichen dafür ist. Und ich habe auch keine Chance, das irgendwie barrierefrei, in meinem Fall finanziell nicht ganz so anspruchsvoll, zu lernen. Und das ist wirklich ein Fehler. Das baut eine Barriere auf, die ich selbst nicht mehr einbrechen kann, weil ich es mir nicht leisten kann, das zu lernen. Ja, ich finde das... Peter? Peter? Ja? Du wolltest was sagen? Nee, ich habe eben gerade nur ganz kurz, damit ihr euch mal über die Vielfältigkeit auch dabei informieren könnt, den Wikipedia-Link zu den verschiedensten Dialekten innerhalb der Gebärde gepostet. Und ja, Raven hat recht. Genau das ist halt auch einer der wichtigsten Punkte von Inklusion, dass man den Wunsch, anderes kennenzulernen, auch unterstützt. Das hat auch was mit dem, was Corbinian gesagt hat, zu tun. Wenn jemand wie Raven gerne Gebärde lernen möchte, dann muss sie die Chance dazu haben, weil sie sonst auch innerhalb der Gebärden-Community ausgeschlossen wird. Das ist genau das Gleiche. Exakt das Gleiche wie jemand, der kein Deutsch spricht, ja, keine deutsche Sprache, sprechende Sprache spricht. Der muss auch die Möglichkeit haben, Deutsch zu lernen, wenn er es möchte. Man muss halt diesen Wunsch, sich anderen Menschen zu öffnen, als, auch wenn es ein blödes Wort ist, normal akzeptieren, um dahin zu kommen, Inklusion zu leben, weil nur dann geht's. Und das sind dann halt die politischen Aktionen, die politischen Rahmenbedingungen, die man schaffen muss. Wir sind eine winzig kleine Partei innerhalb dieser Gesellschaft, ja. Die Idee der Inklusion weit über den Bildungsbereich hinaus ist in dieser Gesellschaft so unglaublich gering verankert, dass natürlich auch eine Diskussion darüber ganz wichtig ist, wie wir damit anfangen und was wir dafür tun. Und dafür sind halt auch diese beiden Kongresse wiederum sehr wichtig. Hey, da mache ich euch einen Vorschlag. Macht doch einfach am nächsten Bundesparteitag am Rande so einen ein- oder zweistündigen Crashkurs Gebärdensprache, dass sich die Leute, die das mal lernen möchten und die mal einen Eindruck davon kriegen, wie sich das anfühlt, dass die mal eine Chance haben, das sehr niederschwellig zu machen. Also da wäre ich dabei. Vielleicht bei der Wahl des Generalsekretärs oder so. Du musst jetzt nicht husten. Nein, das ist eine Idee. Die hatten sogar einige Baden-Württemberger schon mal und haben das mit einem Augenschmaus abgesprochen. Das Problem ist nur, wir müssen dafür einen Gebärdendolmetscher halt extra zusätzlich mieten. Und das ist natürlich bei unserem engen Budget immer sehr schwierig, weil die Gebärdendolmetscher, die da sind, die können natürlich auch immer nur eine ganz bestimmte Zeit lang reden. Dann brauchen sie immer Ruhe und Entspannung und müssen sich relaxen. Aber es gab diese Idee schon und die werden wir auch nachverfolgen. Und ich glaube, der Häkelclub wird da sehr aktiv sein, weil ich kenne die Sachsen, wenn die was wollen, dann kriegen die das auch. Die sind da noch hartnäckiger als die beiden Württemberger. Aber ist es nicht auch wieder dann eher Integration? Also da wird ja auch davon ausgegangen, dass es einen Normalzustand gibt, also den Normalzustand, dass Menschen Deutsch sprechen können und dann wird parallel dazu zusätzlich noch irgendwie eine andere Sprache angeboten. Wäre es nicht eher Inklusion, wenn man die Hauptveranstaltung generell in einer Sprache irgendwie halten will, die keiner versteht? Nö, das wäre ja Massenausgrenzung. Wir müssen uns ganz einfach gesellschaftlichen Realitäten beugen. Die gesellschaftliche Realität in diesem Land ist, die Masse aller Menschen spricht Deutsch und macht das auch ganz freiwillig. Der Realität muss man sich beugen und es gibt auch eine Amtssprache. Das heißt, wir integrieren uns nicht, sondern wir leben unser ganz normales Leben. Ich spreche halt Deutsch und ich spreche sehr schlecht Englisch, ich spreche überhaupt kein Russisch und gar kein Französisch. Wenn der Parteitag auf Französisch stattfinden würde, werde ich ausgegrenzt. Und zwar ohne mein Wollen. Man müsste für mich einen Deutsch-Dolmetscher dahinsetzen. In Esperanto wäre es genauso. Dementsprechend, Inklusion bedeutet ja wirklich nur, dass wir jeder in seiner Individualität leben können, aber nicht auf Kommunikation miteinander verzichten. Außer wir wollen es. Wenn ich keine Gebärde lernen will, ja, dann darf mich dazu auch keiner zwingen. Und wenn ich auf einem Parteitag einen Gebärden-Crashkurs anbiete, dann darf niemand auf diesem Parteitag Menschen dazu drängen, diesen Gebärden-Crashkurs jetzt für alle 1000, 2000 Teilnehmer zu veranstalten. Und alle müssen zwangsweise daran teilnehmen, weil sie sonst böse sind. Das ist dann wieder Zwang zur Integration. Sondern ja, aber Peter, als Deutscher musst du dich nicht integrieren, hast du immer die Möglichkeit teilzuhaben. Aber wenn du jetzt Französisch sprichst oder nur Ungarisch oder so. Also es ist ja unmöglich für alle einen Dolmetscher hinzustellen. Das geht einfach nicht. Das ist praktisch einfach nicht drin. Und deswegen würde ich zum Beispiel an Schulen mir wünschen, dass öfter mal einfach Fremdsprachenunterricht stattfindet für alle auf einer Sprache, die alle nicht können, damit sie dann gemeinsam lernen können. Also sowas finde ich halt cool, weil da halt niemand dann bevorteilt ist. Ist ja auch eine Sache, dass wir, du musst natürlich auch an Lebensrealitäten von Menschen ansetzen. Warum soll irgendjemand auf dieser Erde oder in Deutschland Ungarisch lernen, wenn er keinen Bock drauf hat? Das wäre dann wieder Zwang, ja? Aber sehr wohl muss es natürlich die Möglichkeit geben, dass auch Türkisch als Fremdsprache an deutschen Schulen gelehrt wird und dass daran dann eben nicht, was ja immer ganz merkwürdig ist, nicht nur Türken daran teilnehmen, sondern auch Menschen, die es wollen. Und zwar auch deutsche Muttersprachler. Das Problem ist nur, da wo Türkisch als Fremdsprache angeboten wird, wird es merkwürdigerweise immer nur für Türken angeboten, ja, und nie für deutsche Muttersprachler. Das ist dann schon wieder eine Ausgrenzung und die ist falsch. Eben, also du sagst ja Türkisch als Fremdsprache, warum nicht Türkisch als als Normalsprache? Und ich habe jetzt gerade, sorry Corbinian, ich habe jetzt gerade die Lehrpläne zitiert. Ja, also ich sagte gerade, wenn Türkisch als Fremdsprache angeboten wird, das bezieht sich auf die Lehrpläne an Berliner, an Hamburger und an einzelnen nordrhein-westfälischen Schulen, wo das angeboten wird, aber als Fremdsprache. Das bedeutet keine Zustimmung zu dieser Bezeichnung, sondern einfach nur eine Wiedergabe dessen, was Fakt ist. Und ja, du hast recht, solange wir andere Sprachen, die man in diesem Land spricht, als Fremdsprache betrachten, grenzen wir natürlich auch gedanklich aus. Das ist richtig. Aber es ist natürlich auch ein langer Prozess. Wir stehen erst ganz am Anfang dieses Prozesses von Integration versus Inklusion. Und ganz am Anfang des Prozesses des Bewusstmachen, wie wertvoll Inklusion für eine Gesellschaft ist. Also ich wollte vorher was dazu sagen, wie man das auch Leuten verkaufen kann, die gar nicht davon betroffen sind, dass sie integriert oder inkludiert werden müssen, weil sie eh zur Mehrheitsgesellschaft gehören. Also ich bin Webdesigner und da merke ich halt immer wieder, wenn man auf Accessibility achtet, dann hilft es nicht nur Blinden oder irgendwas, sondern es hilft allen. Und so kann man es auch gut verkaufen, dass es eben nicht nur irgendwie eine Aktion für eine vermeintliche Minderheit ist, sowas zu machen, sondern dass es einfach allen leichter macht, mit anderen Menschen zu kommunizieren. Also es geht hier gar nicht nur so um Minderheiten, sondern um alle. Also das ist immer ganz wichtig, dass man das erklärt. Es wird aber schwierig, wenn du zum Beispiel bei Menschen mit Behinderungen, wenn du zu dem Thema kommst, in meiner Stadt ist es zum Beispiel so, dass die Bürgersprechstunde tatsächlich im zweiten Stock haben und der Fahrstuhl kaputt ist seit Monaten. Das heißt, jeder, der gehbehindert ist, der vielleicht ein bisschen älter ist und die Treppen ganz einfach nicht steigen kann, hat keinerlei Chance, zu dieser Bürgersprechstunde zu kommen, selbst wenn er ein Problem hat. Und die Kosten, den Fahrstuhl zu reparieren, wollen zum Beispiel nicht getragen werden. Das heißt, es ist schwierig, die Menschen, die es nicht betrifft, dazu zu bringen, Geld aus ihrer Tasche rauszuholen und dahin zu geben, um einen Fahrstuhl zu reparieren, weil es sie nicht betrifft. Und da kommt dann auch die Frage, ja, so viele Leute wird es ja nicht betreffen. Unglaublich. Also es ist teilweise schwierig, selbst wenn du denen das bewusst gemacht hast, sie dazu zu bringen, an der Situation etwas zu ändern. Moment, Nachfrage. Also ich verstehe das jetzt auch als Nicht-Betroffener, der eigentlich ganz gut dran tut, ab und zu mal ein paar Treppen zu gehen, sehr, sehr gut, dass das nicht die Wahrheit sein kann, dass wenn da altgebrechlich, gehbehindert oder sonst was bist, nicht an der Bürgersprechstunde teilnehmen zu können, kann ich direkt nachvollziehen. Das mit den Gebärden, also weil ich mir mindestens vorstellen kann, aus irgendwelchen Gründen die Treppe nicht gehen zu können, das mit den Gebärden war, bis ich das erste Mal erlebt habe und bis zum Beispiel hier Augenschmaus aus Baden-Württemberg mal gepostet hat, in ihrem Lokalblättchen stünd jetzt nur noch die Telefonnummer vom ärztlichen Notdienst und nicht mehr die Adresse. Ja? Da wurde mir das erst bewusst, dass das ein echtes Problem sein kann. Ja, wenn ich nicht per Telefon mich vernünftig verständigen kann, dann kann ich mit dieser Nummer nichts anfangen. Ja, das ist so eine Falltür. In dem Moment, wo du das verstanden hast, wo du das einmal gesagt bekommen hast, dann kriegst du es doch irgendwie mit. Da ist aber dieses Unbewusstsein, wenn ich mich überhaupt nicht in die Leute reinversetzen kann, die so ein Problem haben, dann komme ich einfach nicht drauf. Aber erlebt ihr das wirklich, dass du in einer Situation bist, wo du diese Falltür bereits durchschritten hast? Das ist klar, dass das so ist, dass dann immer noch gesagt wird, oh nee, nee, wir drucken trotzdem nicht die Adresse dran, ich kein Platz in der Zeitung. Praktisches Beispiel hier in Sachsen. Total geil, da haben wir uns weggeschmissen vor Lachen. Sachsen, ein Notfalltelefon für Gehörlose. Gibt's auch in anderen Bundesländern, aber hier in Sachsen und noch, ich glaube, in Baden-Württemberg wird es als absolute Revolution verkauft. Fakt ist, dass dieser gehörlose Mensch in einer Notsituation, vielleicht mit Herzinfarkt oder was weiß ich, irgendwo rumliegt, eine SMS an seinen Netzbetreiber schreibt und dieser Netzbetreiber, wenn er Zeit hat oder auch nicht, ein Fax an den Notruf schickt. Und das ist der revolutionäre Gehörlosen-Notruf. Absoluter Unsinn, weil es kann nicht nachgefragt werden, die Adresse muss erst rausgefunden werden und so weiter. Es sind die Situation ist also bewusst und es wird mit antiquierten Methoden versucht, darauf zu reagieren, das dann noch als Revolution verkauft und damit dann so hingestellt, jetzt müssen wir nichts mehr tun. Weil jetzt in 3 Bundesländern gibt's ja diesen gehörlosen Notruf und das ist ja ganz toll und das ist ja revolutionär und eigentlich müssen ja erstmal die anderen nachziehen. Und das ist dann die Ist-Situation und die wird dann beibehalten. Geile Idee. Nächste Stufe ist dann Rauchsignal, ne? Ja. Unglaublich. Ja, also da ist offensichtlich noch ganz, ganz viel Bewusstmachung zu tun. Nicht nur Leuten wie mir irgendwie Dinge zu erklären, die wir einfach noch nicht verstanden haben, weil sie nicht in unserer Lebenswirklichkeit aktiv vorkommen, sondern auch noch einigen, die es dann tatsächlich nicht umsetzen wollen, ne? Da könnte man jetzt eigentlich überleiten zu einer Frage, die Weltkarte vorhin ja schon mal angedeutet hat. Das bedeutet ja, dass Menschen, die ein solches Problem haben, also ich meine ein Problem mit Nicht-Anerkenntnis ihres Andersseins durch die Gesellschaft, dass die gerne auf sich aufmerksam machen. Und da haben wir ja jetzt den CSD zum Beispiel schon als Thema angesprochen. Da passiert ja genau sowas. Kann da mal jemand eine Kleinigkeit über den CSD erzählen? Ja, gerne. Also wie ich vorhin schon erwähnt hatte, hat sich das zum diesem Jahr zum 44. Mal gejährt, der CSD. Geht zurück, das hatte ich eben schon gesagt, auf den ersten Aufstand von Homosexuellen in New York 1969, die sich gegen polizeiliche Übergriffe gewehrt haben. Und es ist immer noch wichtig für die Leute, auf die Straße zu gehen, um für Selbstbestimmung und Straffreiheit in allen Ländern dieser Welt zu kämpfen, auf jeden Fall. Und je schriller, desto besser, ist halt das Motto auch, um wahrgenommen zu werden. Also es ist ganz witzig, wir hatten hier in Köln den CSD und da war der Ma aus Berlin da und der schrieb, es ist hier unglaublich, es sind 1,2 Millionen Menschen auf der Straße, jeder macht mit, hier wird alles akzeptiert, während er den CSD von Berlin kannte, wo da quasi die Community nur untereinander feiert. Aber wir müssen darauf aufmerksam, dass das jetzt in Russland zum Beispiel unter Strafe steht, in vielen Ländern Todesstrafe. Es sind, glaube ich, 67 Länder dieser Welt aktuell, wo Homosexualität oder jegliche andere Orientierung sexueller Natur unter Strafe steht oder unter Todesstrafe sogar. Das kann nicht sein. Erstaunlich, da, also mir völlig unverständlich, wie sich da Leute zu Richtern über andere Menschen Sexualität aufspielen können. Nun ist es aber so, das habe ich ja in meinem Eingangsstatement auch schon gesagt, das ist eben nicht nur in Somalia, Saudi-Arabien, in Zentralafrika, in der Ukraine oder in irgendeinem anderen Land dieser Erde so, das ist auch um uns herum so. Es gibt natürlich noch immer, und da dürfen wir uns nichts vormachen, einen gewaltigen Unterschied zwischen dem, was unsere Gesetze sagen und zwischen dem, was Menschen denken. Genau darum sind diese CSDs in ihrer unterschiedlichen Ausprägung auch so unglaublich wichtig, weil sie zeigen, wir sind da, wir wollen da sein, wir nehmen uns das Recht heraus, da zu sein. Einfach nur als Beispiel, ja, Karlsruhe ist eine Stadt mit 260.000 Einwohnern. An dem CSD hier haben in diesem Jahr knapp 1.000 Menschen teilgenommen. Es gibt Städte in Nordrhein-Westfalen, die sind genauso groß, da nehmen 10.000 Menschen am CSD teil. Eben weil das Bewusstsein dafür, für Rechte von Minderheiten einzutreten, vollkommen unterschiedlich ausgeprägt ist in dieser Gesellschaft. Es gibt den CSD, der ist eine Party, der in Köln, weil, das habe ich eben schon gesagt, man als LGBTI-Mensch in seiner Community vollkommen autark, de facto autark oder eingebildet autark von heterosexuellen Menschen leben kann. Da ist das dann eher eine Party, weil natürlich das Leben in Köln ein ganz anderes für als Beispiel nur Schwule ist, als in einer Stadt wie Karlsruhe oder in einer Stadt wie Gärtringen oder in einer Stadt irgendwo auf dem platten Land in Niedersachsen. Es ist dann vollkommen anders. Die Entwicklung, die gesellschaftliche Entwicklung in Bezug auf Akzeptanz und Anerkennung der Gleichheit ist gesellschaftlich vollkommen unterschiedlich. Das ist einfach so. Und das ist natürlich auch weltweit in den verschiedensten Ländern so. Und das ist auch in Gesellschaften, die sehr, sehr frei sind, was ihre Gesetzgebung angeht, ja, noch gravierender. Stopp. Fremdsprachenalarm. Du hast gerade, glaube ich, das vierte Mal LGTB, keine Ahnung, eine lange Abkürzung benutzt. Könntest du das nochmal für uns hier und für die Menschen da draußen an den Geräten kurz in einen allgemeinverständlichen Text auflösen? Peter? Ja, LGBTIQ ist lesbisch, gay, LGB, bisexuell, transsexuell, intersexuell und Q, queer, heterosexuell, queer Menschen allgemein. LGBTIQ ist halt die Abkürzung dafür. Weil das ist eine Abkürzung, die lebt, die erweitert sich permanent. Früher war es nur LGBT, LS, lesbische und schwule. Und jetzt werden halt bisexuelle Menschen inkludiert in diesem Begriff, Transsexuelle, Intersexuelle und auch Heteros, die sich der Norm, der heteronormativen Norm halt entziehen wollen, der Heteronormativität entziehen wollen, werden da auch integriert. Das ist übrigens auch eine Sache, genau, Weltkarte. Zum Beispiel mit BDSM, also alles was mit, Dominance und, Moment, wie heißt das denn jetzt? Haha. Was mit dominanten Menschen, devoten Menschen, Fetisch jeglicher Art, sei es von Kleidung oder sonst wie zu tun hat, oder sogar Asexuelle werden jetzt auch mit integriert in den Begriff. LGBTIQ. Genau, ich habe jetzt auch mal den Link zu der LGBT Wiki-Seite gepostet, aber da wird der Rest, wenn ich das richtig im Kopf habe, ich war da schon lange nicht mehr drauf, halt gepostet. Es ist halt, weil der Begriff queer, das wird uns ja, um es nochmal zu erklären, der Begriff queer ist sehr, sehr offen. Es gibt Menschen, die es nicht verstehen, die werfen uns das vor. Das hat aber was damit zu tun, dass queer einfach eben genau darauf besteht, außerhalb der Norm zu leben. Und unter queer wird alles integriert für uns, nicht für irgendwelche wissenschaftlichen Begriffe und so weiter, sondern für uns. Alles, was schlicht nicht so sein will, wie die heteronormative Mehrheitsgesellschaft. Das wird uns vorgeworfen, weil dadurch natürlich auch die Zugehörigkeit, eine wissenschaftliche Definition dessen, was queer ist, überhaupt nicht erfolgen kann. Ja, ein Hetero, der sagt, ne, ich will ganz bestimmten Zwängen mich nicht mehr unterwerfen, der ist auch queer. Ja, oder wenn ein Parlament, wie das argentinische, sagt, okay, Geschlechter gibt's für uns nicht mehr, ja, die schaffen wir ab, dann ist das sehr viel, weil es dadurch Menschen zum Beispiel die Möglichkeit gibt, ohne Hormonspritzen ihr Geschlecht zu ändern, weil sie es wünschen. Das hat sehr viel mit dem Queer-Gedanken zu tun, dass man sich nicht auf irgendwelche körperlichen, biologischen Dinge reduzieren lässt, sondern einfach man selbst ist. Ja, und hier kannst du dich noch nicht mal von Heidi in Heinz umbenennen, ohne dass du mit irgendeinem Verwaltungsgerichtsurteil von 1969 in Konflikt kommst. Das heißt aber, ich habe insbesondere alles richtig gemacht, als ich in die Einladung zu diesem dicken Engel geschrieben habe, Queercon, Häkelcon und andere Sachen queer. Das heißt, alles, was wir jetzt diskutiert haben, nein, nicht ganz. Also das mit der Gebärdensprache vielleicht eher nicht, hat da aber reingepasst. Ne? Das heißt, ich kann dann, wenn ich unspezifisch über diese Dinge reden möchte, dann mache ich mit Queer auf jeden Fall keinen Fehler. Und das wird auch in der Community verstanden, oder? Auf jeden Fall. Super. So, was hatten wir denn da noch? War da noch was? Ja, genau. Du hast gesagt, oder ihr habt gesagt, der CSD ist also eine Kundgebung, auf dem man das mal der Menschheit so, der angeblich normalen Menschheit so vor Augen führen möchte, dass man da ist und sich freuen kann, freut also auch ganz eindeutig, dass man das machen kann, ohne dass man danach massakriert wird. Ich habe aber so in meiner nicht-piratigen Bekanntschaft da durchaus schon die Erfahrung gemacht, dass das bei vielen Leuten sehr, sehr merkwürdig ankommt, weil das ist ja jetzt keine Demonstration mit einem Transparent, wo jetzt draufsteht, ich bin schwul und das ist auch gut so, sondern das wird ja nun sehr bunt betrieben, auf eine Art und Weise sehr bunt, die also über Karneval rausgeht und auch eindeutiges sexuelle Hintergrund hat, also was da teilweise so getragen wird, entspricht ja nicht der gesellschaftlichen Norm. Darauf reagieren auch ganz viele eher abgeschreckt oder mindestens mit so einem Gefühl, oh, das ist ja was Skurriles. Das kann halt auch nach hinten losgehen, aber ihr macht das trotzdem. Ihr seid euch das sicherlich bewusst, davon gehe ich aus. Was sind da die Beweggründe dafür? Also da muss ich dich ein bisschen korrigieren. Also hier in Köln ist es immer eine politische Demonstration und auch als solche angemeldet. Und sehr wohl werden Banner und Plakate hochgehangen, wo Forderungen gestellt werden, auch politischer Natur, ob es jetzt auf Russland hinweisen oder sonstiges ist. Bei uns ist das sehr wohl so. Ich weiß jetzt nicht, wie es in anderen Städten ist. Anscheinend anders. Aber ich kenne es nur so als politische Demonstration, zumindest in Köln. Das hat auch was mit den Vorstellungen von Politik zu tun. Also es ist natürlich sehr wohl, muss man ganz einfach so sehen, eine politische Aussage, dass ein Mann in High Heels, im Minirock und Ledercorsage durch die Gegend läuft. Natürlich ist das politisch. Das mag Leuten als komisch vorkommen oder als skurril vorkommen, aber es ist eine politische Aussage, nämlich so zu sein, wie man will. Jeder CSD, auch wenn es eine Riesenparty ist, man muss einfach davon ausgehen, natürlich, das hat eben wieder was mit zwei Aspekten zu tun. Einerseits, da kann man tausendfach drüber reden und tausendfach die Augen vor verschließen. Es gibt nach wie vor Diskriminierung von Schwulen, Lesben und anderen Menschen in dieser Gesellschaft. Die werden jeden Tag, passiert ihnen das, jeden Tag müssen sich Schwule, Lesben, Transsexuelle, Intersexuelle in ihrem Leben verstecken, klein machen, schlecht machen, schlechter machen als sie sind, indem sie zum Beispiel schlecht über Schwule oder Lesben reden, ja, als Schwule oder Lesben. Das ist ein Tag, dieser eine Tag im Jahr, an dem Schwule und Lesben etwas gemeinsam machen, eine große Masse sind, ist für alle Menschen eine Befreiung, weil sie so sein können, wie sie wollen. Das ist ganz, ganz wichtig, ganz entscheidend. Wir verdecken unter einer Scheinliberalität und Scheintoleranz und einer angeblichen gesellschaftlichen Gleichheit sehr viel an Diskriminierung und Unterdrückung. Und das ist halt eine Sache, die bricht an diesem Tag heraus. Und wenn man dann einmal im Jahr Party machen kann, dann ist das okay. Aber es ist ja wohl etwas extremst Politisches. Ganz egal, ob ich im Stringtanga demonstriere oder nackt, es ist eine politische Aussage. Also ich würde mich da noch gerne anhängen. Das hängt natürlich auch mit der ersten Demonstration in der Christopher Street zusammen, wo eben vorher massive Polizeirepressionen in dem Stonewall Inn, also eine Transenkneipe, stattgefunden hatten. Die Leute haben sich solidarisiert und sind dem Pummel auf die Straße und haben gesagt, so geht's nicht, wir wollen jetzt frei sein. Und da muss natürlich dran erinnert werden, bei jeder Demonstration zum Christopher Street Day, also zum Stonewall Inn, heißt das ja früher auch noch. Okay, also das mit dem Fummel auch als politische Demonstration. Das haben wir ja hier in Baden-Württemberg. Unser Vorsitzender, der Siffermoor, der zieht sich ja echt süß an und läuft da mit, aber der ist irgendwie gar nicht queer, ne? Sagst du, sagt er auch. Sagt er. Sagt er, aber er ist es ja im Endeffekt. Er will gesellschaftlichen Normen an ganz bestimmten Zeitpunkten nicht entsprechen. Und wenn er Im kleinen schwarzen Seidenkleid mit halterlosen Strümpfen an der CSD-Demo teilnimmt und danach dann am Straßenfest zum CSD. Dann ist das einfach Ausdruck seiner Persönlichkeit zu diesem Augenblick, weil er es will. Das ist okay so. Und das ist natürlich auch eine politische Aussage, die er damit trifft, dass für ihn Geschlecht, Geschlechtlichkeit keine Rolle spielt. Dass er so sein will, wie er in dem Augenblick ist und wie er sein möchte in dem Augenblick. Das ist natürlich sehr politisch. Ja, er hat ja auf die Mailingliste gepostet, dass er das auch macht, um herauszufinden, wie man sich fühlt, wenn man dann so einer Anfeindung und Diskriminierung ausgesetzt ist, was er dann glücklicherweise bei dieser Gelegenheit nicht allzu viel erlebt, aber am Rande eben doch eigentlich ein sehr spannendes Experiment auch. Könnte jeder mal versuchen. Weil viele sind das ja... Kann ich mir vielleicht gar nicht vorstellen, wie das ist, dann so wegen irgendwelcher Eigenschaften so dumm von der Seite angemacht zu werden. Wir reden jetzt gerade über Erwachsene. Ich sehe da noch ein weiteres, größeres Problem. Die Kinder und Jugendlichen, die wir so in den Schulen haben, die zum Teil von ihrer eigenen Sexualität noch nicht so genau wissen, ob sie oder ob sie nicht anders in Anführungsstrichen sind und die aber schon aufgrund bestimmter latenter vorhandener Verhaltensweisen ausgegrenzt, verlacht oder gemobbt werden. Was kann man dagegen tun? Das ist schwer, weil du müsstest ja, ich habe das gemacht in der Schule, du müsstest ja ein Vertrauensverhältnis schon zu den Kindern haben oder ihnen zumindest signalisieren, dass du gerne mit ihnen reden möchtest. Und wenn sie selbst nicht wissen, wo sie sich genau verorten sollen, weil sie noch unsicher sind, dann musst du bei den anderen ansetzen und auf jeden Fall jegliche Art von Mobbing unterbinden und darauf hinweisen, dass nur weil jemand ein bisschen anders spricht oder sich ein bisschen anders bewegt oder ein bisschen anders redet, sich verhält, deswegen genauso wertvoll ist wie jeder andere in der Gruppe und dass man einfach Vielfalt und Anderssein respektieren muss. Das ist sehr schwierig. So ein Drahtseilakt im Prinzip. Und manchmal kannst du mit den Kindern aber auch direkt sprechen, weil sie Vertrauen zu dir haben. Dann ist es einfacher. Aber du musst mit beiden Seiten reden. Die sind da manchmal sehr unsensibel, weil sie es selbst nicht merken. Anja, wolltest du noch was dazu sagen? Nee, ist mir jetzt wieder entfallen, sorry. Okay, weil Lexibot da an der Seite sagt, manche Fragen von mir sind echt merkwürdig. Ja, gebe ich gerne zu, weil ich das auch gerne und bewusst völlig naiv tue, weil mir das nämlich wirklich egal ist. Und ich stehe dem Phänomen eigentlich persönlich völlig überlastet gegenüber, weil A, kümmere ich mich um ganz, ganz viele Dinge und bin in diesem Thema nicht drin und B, weil mir das wirklich wurscht ist, was jemand für eine sexuelle Ausrichtung hat oder wie der sich anzieht, finde ich das total befremdlich, dass Leute dafür irgendwie von der Seite angemacht werden. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Zwei Mädels, die jetzt da knutschen, deswegen dumm anzugucken oder am Ende noch dumm anzumachen. Ja, und ich versuche zu verstehen, woher das kommt, bin aber gleichzeitig in dieser Filterblase von Leuten, die das halt auch nicht schlimm finden. Ja, und das macht es richtig schwierig. Und ich bin total dankbar, heute ein paar Leute gefunden zu haben, mit denen ich über dieses Thema reden kann, ohne dass ich mal jedes Wort irgendwie auf die Goldwaage legen muss, weil es ein großes Risiko besteht, dann als, was weiß ich, schwulenfeindlich oder sonst was identifiziert zu werden, nur weil mal ein Begriff daneben liegt. Deswegen Entschuldigung an alle, die das nicht so aufgefasst haben bisher. Ich habe es extra vorhin schon mal gesagt, damit das nicht quer ankommt. Okay, weiter geht's. Mit was? Ich wollte kurz noch was sagen zu dem, was du gerade gesagt hast. Wir haben ja am Sonntag auch schon eine Vorbesprechung gehabt und für mich ist ganz wichtig. Jeder Mensch lebt in seiner eigenen Welt, ja? Und wenn er irgendeine Frage hat zu irgendeiner anderen Welt, dann ist das immer schwierig, die zu stellen. Man muss sie einfach nur so formulieren, dass sie für denjenigen, in dessen Welt man gerade erfragt, nicht verletzend drüber kommt. Monopol macht das heute Abend super toll. Ich habe das auch schon anders erlebt, auf Podiumsdiskussionen und so weiter. Aber nee, ich finde, dass Monopol das ziemlich gut macht und das ist natürlich auch eine berechtigte Sache ist. Niemand lebt einfach in der gleichen Welt wie ich. Oder ich lebe auch nicht im Monopolsfeld. Ich hätte da auch viele Fragen, aber eben nicht heute Abend, die ich ihm stellen könnte. Nur es geht einfach immer um den Ton, um den Respekt dem anderen gegenüber. Das ist halt eine sehr wichtige Sache, weil nur so kann Kommunikation funktionieren. Super, du sprichst mir aus der Seele. Gut, da wir das jetzt auch geklärt haben, haben wir noch was, was wir heute sagen wollen, weil wir sind bei einer Stunde 45, ein total interessantes Gespräch. Also ich fand, es hatte jetzt für mich keine Längen, fand super interessant, würde auch gern noch ein bisschen weitermachen. Ich befürchte aber, wenn wir allzu lang weitermachen, dann werden wir die Leute, die den Krähennest-Podcast hören, ein bisschen überlasten auf ihrer Bahnfahrt oder Autofahrt oder so. Ich würde dir ganz gerne dazu noch was sagen, was du eben gesagt hast, Dirk. Du, Sami, hau rein, sag doch. Ja, wenn ich niemandem jetzt auf den Keks gehe. Es ist mir aufgefallen, mein Leben lang eigentlich, dass, ich muss anders anfangen, wie wichtig bei der Bildung, bei einer guten Bildung auch Herzensbildung ist. Denn das, was wir erleben, auch in Deutschland von Politikern, diese Fremdenfeindlichkeit, die latent ja überall vorhanden ist, stellenweise Rassismus, stellenweise einfach nur Angst vor allem Fremden, hat natürlich was mit Bildung zu tun. Und Kinder haben sehr häufig, wenn sie ganz ohne Wertungen und nicht allzu katholisch erzogen sind, sind da von sich aus toleranter. Aber es gibt die ganz vielen, die anders erzogen werden, die Angst vor Fremden haben, also vor allem was anders ist. Und diese Angst schlägt sich nieder bei Kindern dann eben in Mobbing und bei Erwachsenen in Anfeindungen. Das halte ich für ungeheuer bedenklich und das trifft wieder genau mein Pferd, für mehr Bildung zu sorgen. Das Problem hast du nicht, weil du ja doch ein gebildeter Mensch bist und soweit ich dich kenne, auch mit sehr viel Herzensbildung. Ja, aber trotzdem eben raus aus dieser Filterblase. Ne? Das ist auch nicht leicht, dort vernünftig Informationen zu bekommen. Ja, auch wenn es eigentlich selbstverständlich sein sollte. Möchte noch jemand ein Statement abgeben? Frage stellen? So viele Leute, die uns Antworten geben, haben wir hier nie oder nur ganz selten. Nutzt das aus. Ich habe noch eine Frage an den Kapital. Jupp. Darf ich? Ja, klar. Du sagtest eben, Sonntag wäre ein Vernetzungstreffen gewesen. Wo wurde das kommuniziert? Ich habe es nicht mitgekriegt. Das war kein, wenn ich gerade reingrätschen darf, das war kein Vernetzungstreffen, sondern Ali, der Peter und ich haben eine Vorbereitung fürs Mumble gemacht, weil wir hier den dicken Engel machen wollten. Die beiden wollten eigentlich referieren, aus bekannten Gründen fällt Ali aus und deswegen bin ich heute hier. Das war nicht angekündigt, das wollten wir nur zur Vorbereitung machen, weil die beiden das eigentlich machen wollten. Ich war nur dabei, weil ich da reinhören wollte. Das war also nichts Offizielles. Alles klar, danke. Ich habe immer die Befürchtung, ich krieg wichtige Dinge nicht mit, weil ich hier so in Paderborn am Ackern bin. Das liegt nicht an Ostwestfalen, ich kann dich beruhigen, Sam. Nein, danke. Dann mache ich jetzt mal eine nette und freundliche Abmoderation nach einem sehr interessanten Gespräch mit dem Weltkater der Anja, mit der Sami, mit dem Peter und mit dem Florange und all den anderen, die interessante Fragen eingeworfen haben und Antworten gegeben haben. Ich bedanke mich besonders bei dem Panagieren, der eine Aufnahme gemacht hat, die vielleicht mit höherer Wahrscheinlichkeit als meine irgendwie zum Erfolg führt. Freue mich über alle, die am Krähennest-Podcast so lange ausgehalten haben. 1¾ Stunden Originallaufzeit ist immerhin schon eine ganze Menge. Und würde dann einen der Veranstalter nochmal kurz bitten, die QueerCon und HäkelCon nochmal mit Datum und Ort ganz formal richtig anzusagen. So als Ende. Nee, wenn das keiner macht, dann mache ich das. Ich glaube, das ist am 17. und 18. August, ein Samstag und ein Sonntag, mit am Freitagabend vorher Veranstaltung zum Thema Prism. Und das Ganze findet in der Dresdner Neustadt statt. Wunderschöne Stadt auch. Außenrum kann man bestimmt auch noch ein paar Tage Urlaub anhängen. Danke, dass ihr da wart und einen wunderschönen Abend. Und panaschieren, danke für die Aufnahme. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.